Keskod. Guten Tag, es ist wieder Stammtischzeit. Wir sind zu viert um einen Tisch versammelt. Genau. Versammelt. Der Kai ist da. Servus. Der Joe ist da. Ich musste gerade noch hier zuzählen. Er musste noch wursten. Der Wastel ist auch am Start. Hi, servus. Und ich bin der Jens. Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einschaltung des Podcasts, der sich der Stammtisch nennt. Wir sind heute in der Folge 31. Es ist noch nicht ganz November. Ist morgen Halloween? Nee, übermorgen. Übermorgen. Aber heute ist Zeitumstellung. Oh ja, wir gewinnen. Ah, wir können eine Stunde länger podcasten. Ja. Wir ziehen es einfach hart durch bis 3. In der Nacht von die lange Podcast-Nacht. Endlich mal eine Stunde länger können. So wie Nacht der langen Musik, oder? Endlich nicht mehr die lange Nacht der Musik. Ja, schon klar. Ja, wir sind heute ein bisschen themenlos, gell? Naja, wir fangen jetzt erstmal mit dem Episodenbier an. Ja, wir fangen erstmal an. Ja. Was haben wir denn für Bier heute da? Also, wir haben doch wieder nur Biere, die wir schon mal getrunken haben. Nee, das haben wir noch nicht getrunken. Natürlich haben wir schon Riegele getrunken. Ja, aber nicht das. Aber die haben ja 10. Bist du sicher? Da bin ich aber 100% sicher. Okay, gut. Habt ihr echt schon mal Riegele getrunken? Das kommt mir total ungewöhnlich vor. Ich traue mich sowas normalerweise nicht. Kai, was steht denn da vor dir? Also wir haben von Riegele, von der Brauspezialitätenreihe, das Auris 19 da. Auris. Auch goldenes Feuer genannt. Das ist ein... Bin ich mal gespannt auf Farbe. Genießen Sie das Aromaspiel der Brauspezialität Auris 19. Dieses Bier verdankt seinen Geschmack den 19% Volumen Stammwürze aus der historischen Malzsorte Steffi. Veredelt durch die Riegele Spelzentrennung. Entdecken Sie in einem schönen Augenblick mit Auge, Nase, Mund und Gefühl diese weltmeisterliche Brauspezialität. Naja, mein Schwab ist heute Obi. Ich weiß auch nicht, ob wir heute einen schönen Moment haben. Auf jeden Fall haben wir Riesengläser am Start. Das stimmt ja. Da geht einiges. Probierele haben wir. Ist aber dabei. Kein Problem, wir trinken den Schnaps nachher einfach aus dem Wasserglas. Genau. So. Um noch genauer zu sein, gell, das Malz heißt Donau-Steffi. Donau-Steffi, okay. Ja. Da habe ich nämlich ein 60 Tonnen aber Silo bei Riegele. Die kleinen Gläser wurden mit Absicht gewählt, weil das Ding hat sage und schreibe 9% Alkohol. Also das knallt ganz gut. Gibst du mir nochmal das Glas? Was? Da hätte ich gerne nochmal einen Nachschlag. Was? Es gibt doch da so eine Umrechnungs... Stammwürze in Alkohol? Ja, genau, das meine ich. So. Aber du kennst die Formel jetzt auch nicht, ne? Gucken wir erstmal und probieren. Also den Schaum finde ich gut. Ja, der Schaum, ja, meiner ist auch Schaum ist sehr beständig. Ui. Ja. Prost, Männer. Prost. Appleboy. Ich habe neu. Ich habe Schaum in Form von der Antarktis oben. Wir können doch eigentlich mal eine Hessenfolge machen, oder? Eine Hessenfolge? Ich kann das aber nicht sprechen. So mit grüner Soße und Apfelwein trinken. Appleboy und hier. Äpplen-Erd. Handkäse mit Musik. Handkäse mit Musik, grüne Soße und alte Wurst. Was ist alte Wurst? Alte Wurst. Ach so, ich dachte alte. Ja, alte ist hessisch für alte. Apple und Erd ist es auch bei euch? Isst man dann wirklich alte Wurst? Naja, das ist einfach praktisch eine luftgetrocknete Mettwurst, einfach so eine Art wie eine Salami. Aber die kann gut. Ich mitbringen. Ja. Die geht immer bei meiner Oma, die wohnt ja direkt hinter der Grenze. Ja. Ja. In der Zone. Du. Jetzt komme ich eigentlich aus dem Osten, ja. In der Todeszone. In der Todeszone. Hier Tschernobyl. Was haben wir denn zum Bier? Schmeckt nicht so viel. Ich war letztens auf dem hessischen Musikabend, ich hab's dir geschrieben, gell? Hast du geschrieben, glaubt ihr? Ja. Hat der Kai solche Augen quasi in seiner Textnachricht gemacht, aber es war eigentlich bloß, es war ein Punkkonzert von der Frankfurter Band, also nicht so. Ich hab schon gedacht, Rüdelheim. Was guckt der Wastel sich an? Wie heißt nochmal diese Punk-Metal-Kneipe in Frankfurt? Butch Cup, gell? Das ist ja keine Punk- oder Metal-Kneipe. Nicht? Das ist einfach ein Konzertvenue, also ganz gibt es alles, so. Alles Mögliche. Okay, ich habe gedacht, das ist so ein bisschen. Nee. Also spielen auch solche Bands, aber spielen eigentlich alles, ja. In Berlin, Friedrichshain, gibt es Money's Metal Egg. Das ist auch so ein ganz dunkler Schuppen irgendwie. Also ich finde es nicht gutes Bier. Wenn ich mal ehrlich bin. Also vielleicht ist es auch hier aus dem kleinen Glas. Vielleicht muss ich gleich mal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Vielleicht müssen wir einfach noch einen Schluck nehmen. Vielleicht wird es echt nicht gut. Warum nicht? Schmeckt ein bisschen nichtssagend, oder? Ja, irgendwie schmeckt das nicht, noch nicht. Also hier steht nämlich Körper kräftig und elegant. Was auch immer elegant in Bezug auf jetzt trink Bier mal, trink mal einen Schluck von deinem Tegernseher hinternach, dann ist die ist ja Meinung anderes. Gleich ganz was anderes. Ja, aber ich hätte mir jetzt auch mehr Geschmack erwartet. Ich nehme noch einen Schlückchen. Ich muss mir ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt heute Abend irgendwie ich habe heute schon drei kleine Giesinger getrunken und die sind so herb. Und macht einem den Geschmack, den Gaumen kaputt. Rein, ja. Was du uns jetzt gerade sagst, ist, damit. Was denn? Man hat vielleicht nicht mehr die allerbesten Geschmackssätze, wenn man betrunken ist. Nee, ich bin ja nicht betrunken. Ich habe drei kleine Giesinger. Er ist ja nicht betrunken, er ist ja gewöhnt. Ich meine, nach zwei Mass kann man ja auch noch Auto fahren. Ja. Nein, aber Fakt ist, dass du dir natürlich besser. Die Geschmacksnerven irgendwann zerdeppert hast, wenn du drei Bier getrunken hast. Ah, apropos, ja. Ich habe letztens gelesen, ob man Feinschmecker ist oder mehr so, ich brauche die Schoko-Volldröhnung, hängt davon ab, wie viele Geschmackspapillotten man auf der Zunge hat. Papillon? Ja, tötest du die ab, wenn du viel rauchst, ja. Erstens das, aber zweitens, kann man schon bei Kleinkindern. Hat mir das Rauchen nichts geholfen. Diesen Zusammenhang kann man schon bei Kleinkindern feststellen. Also Kleinkinder, die viele Geschmacksrezeptoren auf der Zunge haben. Sind generell eher Kinder, die so ein bisschen mehr picky sind, ja. Also aha. Die sagen, esse ich nicht, will schlecht ich nicht. Essen, genau. Mhm. Du hast nur ausgewählte Speisen essen. Die haben viele Papillotten. Die haben viele, genau. Also ja, viele, aber ist das genetisch Rezeptoren. Bedingt oder wie kommt das zustande, ob du viel oder weniger hast? Das ist wahrscheinlich einfach normale Variation. Okay. Ich glaube, dann haben meine Kinder gar keine Papillotten. Die fressen alles. Was der Alte frisst, frisst die auch. Ja, ah, cool. Ja, meine Kleine auch, aber die Große, die ist immer sehr picky. Ja, mein Großer auch. Aber Wastel, wenn man gerade. Der wird sich eigentlich ausschließlich. Wird sich am liebsten natürlich ausschließlich nur von Pfannkuchen mit Nutella ernähren, wenn er dürfte. Ja. Ist aber gut also? Gemacht, ist aber auch sehr lecker, ja. Nicht muss unbedingt, nicht sein. Ne? Muss nicht sein. Also mag er schon mal, aber wenn er eine Wahl hätte, würde es eher was anderes nehmen. Wisst ihr, was ich diese Woche gemacht habe, wo meine Freundin dann gemeint hat, na, das kann man schon mal essen, aber das ist für mich nicht das Wahre. Das ist keine Hauptmahlzeit. Ich habe Zwiebelkuchen gemacht, weil das ist ja jetzt wieder die Jahreszeit für Zwiebelkuchen und Federweiser. Schön. Was ist Zwiebelkuchen? Ich kenne eigentlich nur Elsässer Flammkuchen. Ist das sowas Ähnliches also, oder also hat das damit nichts zu tun? Ich mache immer so ein ganz, es ist viel dicker. Also Flammkuchen ist ja ganz, dünn. Zwiebelkuchen ist wirklich wie eine Kuchenform praktisch. Gibt es entweder auf dem Blech oder ich nehme immer so eine Springform. Ich glaube, wir haben den schon mal zusammen damals noch in Nürnberg gemacht, Jens, wenn du dich noch dran erinnerst. Und ich mache den immer ganz einfach. Ich mache einen Teig einfach nur aus Mehl, Quark und Butter und ein bisschen Backpulver. Der muss auch gar nicht gehen oder sowas. Roll den glatt und leg damit eine Springform aus. Mhm. Und dann lasse ich in der Pfanne Speck aus und tue dann ganz viel Gemüsezwiebeln da rein. Also wirklich, die Pfanne ist halt, also eine große Pfanne, die ist komplett voll. Mhm. Und dann kommt da Salz und Pfeffer ein bisschen dran und ich tue immer noch Kümmel dran. Dann tue ich diese Zwiebel-Speck-Gedöns tue ich in die Auflaufform rein. Mhm. Und dann mache ich noch eine Masse aus Schmand und Ei und Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat. Tue das aufschlagen und dann kommt das dann, wird das da reingegossen. Und dann tue ich oben drüber noch so ein bisschen Käse. Also, klingt und das schmeckt total gut. Ja. Eigentlich wie eine Quiche, oder? Ist eher wie eine Quiche, genau. Ja, ist eigentlich eher wie eine Quiche und finde ich total gut, aber ich könnte da mich tot essen dran. Ja. Ihr habt dann, Katharina hat so ein kleines Stück gegessen und ich habe einfach eine Hälfte gegessen. Und dann hat es mir in der Seele wehgetan. Alles richtig gemacht, oder? Ja, ich habe heute den Rest weggeschmissen, weil ich einfach war die letzten zwei Tage unterwegs und dann irgendwie nach dem dritten Tag schmeckt es halt auch nicht mehr. Ja. Und sie hat halt gar nichts davon gegessen, aber das meine ich, das ist so unterschiedlich, wie die Leute was gut finden. Also sie hat gesagt, ihr hat es geschmeckt, aber es ist für sie keine Mahlzeit. Ja. Prost. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang, es gibt schon auch so eher klassische Männer essen und klassische Frauen essen. Also wenn du so über die gesamte Gesellschaft drüber nimmst, sind, glaube ich, alle Sachen, die so ein bisschen deftig und fettig und ein bisschen schwer und ein bisschen oder auch sowas, was halt dann eher, sag jetzt mal, im Magen ein bisschen Luft gibt und so, sind eher Sachen, wo, glaube ich, Männer mehr draufstehen, als Frauen tun. Wir also sehen auch Luft im Magen. So rein sozialisiert, meinst du nicht? Nee, also weißt du, so die richtige Fleischliebe, die gibt es auch bei Frauen. Ja, Fleisch ist Fleisch ist ich möchte ich will es ja gar nicht grundsätzlich ausschließen, aber ich glaube, wenn du wenn du mal ja, so 1000 Leute befragst, ja. wird sich das, glaube ich, schon eher in die Richtung rauskristallisieren. Na, Gretchen, wie hältst du es mit der Fleischeslust? Gibt es, wenn jemand mal wirklich in die Verlegenheit kommt und ist mal doch in Offenbach, Gott bewahre, aber wenn es doch passiert, ich habe da ja mal eine Zeit lang gewohnt. Ich kenne jemanden, der kann euch aus der größten Scheiße raushauen. Nein, nee, da gibt's, es gibt eine ganz schöne Gegend in Offenbach, das ist der Wilhelmsplatz, das ist so der Marktplatz. Mhm. Ist echt ein schöner Wochenmarkt, den es dort gibt und drumherum sind Restaurants, auch einige ganz nette, da kann man es dann echt aushalten und da gibt es ein Restaurant, das heißt Fleischeslust und da kriegst du wirklich sehr, sehr gute Steaks und wirklich gutes Essen. Also wenn man da mal Lust drauf hat, dann nicht billig, aber sehr gut, ja. Apropos Marktplatz, gell? Ja. Ich war heute im Karstadt bei uns an der Münchner Freiheit. Und ja. Wolltest dir eine Horror-Clown-Maske kaufen und gab's nicht. Tatsächlich. Gibt's genau nicht. Darauf wollte ich hinaus. Ich war auch am Karstadt. Das hast du schon seit drei Tagen im Radio durch. Ich höre kein Radio. Also, ich krieg das leider nicht mit. Ich wollte mir tatsächlich, wir sind dann da durch die Halloween-Abteilung gelaufen. Hab mir gedacht, ui, das ist aber ganz schön gruselig hier. Mal gucken, ob die auch eine Clownmaske haben. Nee, hatten keine. Nee, und am Karstadt am Nordbad war auch ein Schild aufgehangen. Da stand dann, aus aktuellem Anlass haben wir uns dazu entschlossen, Clownmasken nicht anzubieten. Und wenn mal irgendjemand, mal wieder jemand mit einer Axt haut, ja. Dann gibt es auch im Baumarkt keine Äxte mehr, keine oder? Keine Äxte mehr. Das ist ja ein bisschen lächerlich. Aber gut, ich meine, naja. Naja, aber du musst schon nochmal ein Stück weit unterscheiden, dass eine Axt bis zu einem gewissen Grad ein Gebrauchsgegenstand ist und mit einer Clownmaske kriege ich kein Astlein, da kriege ich eine Tür ist, auf. Was und ist, wenn du Berufsclown bist? Ja. Ja. Naja, ich wette im Clown-Bedarfsladen. Und dann brauche ich jetzt noch unbedingt eine Maske und als Berufsclown, jetzt kriege ich keine mehr. Stell dir mal vor, du hast dann alle Heiligen irgendwie Kindergeburtstag bis gebucht und eine Maske geht kaputt. Da muss ich ja direkt, ja, aber das direkt zum Arbeitsamt gehen und erstmal mich melden, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausübe. Wie war das bei Perscheid? Horrorclowns, was ist das nächste? Spaßnazis oder? Du Linksfaschist. Kommunisten-Nazi. Ja. Kommunisten-Nazi, ja. Ja, aber nochmal, um ganz kurz aufs Thema Essen zurückzukommen. Was ist denn bei euch so ein typisches Männeressen, was ihr gern esst und wo ihr sagt, das ist die Frau nicht? Ist das die Frau ist also gut, du, Jens, bei mir grundsätzlich alles, was ich auch esse. Okay, lieber also. Eigentlich. Also die ist da, glaube ich, keine typische Frau. Sie sagt zwar immer, sie würde eher lieber mal fleischlos leben, aber deftiges Essen findet sie grundsätzlich trotzdem gut. Also die Elli ist im Prinzip eigentlich alles, die macht da keine Unterscheidung in irgendeiner Art und Weise, aber die isst zum Beispiel, die isst kein Sauerkraut und die isst keine Bohnen. Und okay. Die isst zum Beispiel pupst. Und die ist zum Beispiel auch Leber und Blutwurst nicht. Und von daher wäre Leber und Blutwurst mit Sauerkraut, das ist so, ich esse das unglaublich gern. Ja, ist auch lecker. Und das brauche ich mit ihr einfach nicht anfangen. Da, ja, ja. Also wenn ich das essen will, dann mache ich das im Prinzip so, dann mache ich mit meiner Oma was aus. Ja, und ja, ja. Dann Blutwurst finde ich auch greislig. Nee, gar nicht. Also, ja, also ausgebackene Leberwurst ist auch was Geiles, ey. Boah, Hammer, ja. Bläh. Hammer. Ja gut, jetzt bei dir ist halt vegetarisch. Bei mir ist ganz einfach. Wenn ich meine Frau schocken will, dann brauchst du nur eine Wurst rausholen. Da wird einfach mal ins Waschbecken so ein riesiger Oktopus reingeschmissen. Flatsch, den gibt's heute Abend auf dem Grill. Stimmt, ja, tatsächlich, so könnte ich es machen. Ja. Aber da stehe ich selber nicht so drauf. Ja. So, okay. Aber gegrillt schmecken die Dinger eigentlich ziemlich gut. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, ordentlich, Zitrone drauf. Ich hab bei Fisch grundsätzlich das Problem mit dem Eiweiß irgendwie, ja. Ich muss da echt aufpassen, dass ich nicht zu viel esse, weil sonst laufe ich über. Ja. Man sieht schon das Weiße in den Augen. Nee, aber gibt's ja echt. Bei wem? Ja, gibt's aber echt, dass du Eiweißunverträglichkeit hast, wenn du es zu viel hast. Ja, ich weiß. Ich hatte doch mal so einen Fischkochkurs. Ja, ja. War nix. Und das war ein super Abend. Wir haben gut gekocht, lecker gegessen, hatten eine Menge Wein-Intus. Aber danach habe ich und zwei Wochen gereiert. Mir ging es richtig, richtig gut. Ja. Und ich war zu Hause und mir ging es richtig, richtig schlecht. Und es lag bestimmt nicht am Alkohol. Ja. Boah, ja, da ging es mir nicht mehr gut. Naja. Aber ganz kurz, Männer, ist dazu noch. Fisch, wir wollen ja demnächst mal in den Auenfischer gehen. Ja, wollen wir. So, und ich war zu meinem Geburtstag im Auenfischer. Nein. Doch. Oh. für den. Ja, hier gibt es übrigens noch Norgal, da muss jeder jetzt noch einen Schluck. Jeder check ein. Aber für diejenigen, die nicht wissen, was der Auenfischer ist, das ist ein etwas netteres Restaurant in München, in der Nähe von da, wo ich wohne. Und, und ich grüße alle aus der 1A aus der SD und Frau Müller von nebenan. Jetzt weiß auch jeder, wo es ist. Wo wir sitzen sonst. Auf jeden Fall waren wir dort an einem Freitagabend. Lokal war sehr gut gefüllt und war echt wirklich sehr, sehr nett. Also es ist so, wie ich schon mal erzählt hatte, glaube ich, oder wo wir schon mal drüber gesprochen haben, hast keine Karte. Es gibt einfach eine Auslage vorne an der Theke. Gibt es praktisch eine Kühltheke, wo einfach mit Eis ausgelegt ist. Und da gibt es ganze Fische und Languste gibt es auch und Fleisch. Und dann gibt es drei. Beim Auenfischer gibt es Fleisch. Ja. Und dann gibt es. Ohne Fleisch kein Breisch. Ja. Und dann gibt es drei verschiedene Vorspeisen und drei verschiedene Nachspeisen. Und es gibt Beilagen. Die kannst du dir noch aussuchen. So, oder du kriegst eine Mischung aus allem, wenn du das willst. So. Und dann habe ich als Vorspeise hatte ich Sashimi-Thunfisch. Wirklich sehr, sehr gut, dünn aufgeschnitten auf einem Linsengemüse, dunkle Linsen und dabei einen Curry-Blumenkohl. Was auch immer das ist. Einfach Blumenkohl so mit Curry abgeschmeckt. Okay. Sehr, sehr gut. Thunfisch, super, super gute Qualität, also wirklich Sashimi-Qualität. Katharina hatte eine, ich kann das nicht aussprechen, Tombinambur, sagt man das so? Topinambur. Genau, Topinambur-Suppe. Topinambur-Suppe. Was war drin? Da war noch drin noch Venusmuschel? Ja, irgendwas Meeresgedöns, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Meeresgedöns, irgendwas. Und irgendwas von unterhalb des Wassers. Und noch irgendwas, ich weiß es schon nicht mehr. War Sebastian. Auch sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und dann als Hauptspeise oder Ariel direkt. Hat mich einfach zu sehr das T-Bone Steak angelacht, was in der Theke war. Dry Aged. Ja, aber wenn du schon zum Fischladen ja, bist, ich gesagt, Junge, dann ja, musst du... Ja, ganz ehrlich, wenn wir gehen, gibt es das ja, nicht. Ja, ja, ja, ja, genau. Also deshalb habe ich gesagt, aber ich hatte auch Katharina gefragt, ich habe gesagt, nehm mir jetzt Fisch, weil das Problem ist, du kriegst, wenn du die meisten Fische, die sie da haben, sind halt für zwei Personen oder für drei Personen so. Ja. Und ansonsten kriegst du halt nur vom Filet was. Und aber das hat mich so angelacht, das Tri-Age, das war so richtig so ein dickes T-Bone, ja, also richtig gut hatte ich T-Bone und sie hatte Languste und Seeteufel. Mhm. Ich muss leider sagen, ich bin ja echt ein Fleischesser und ich esse auch viel Fleisch und Steaks und gute Steaks. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal Tri-Aged probiert und mich überzeugt es einfach nicht. Also habt ihr schon mal Tri-Aged Steak gegessen? Entschuldige mal bitte, aber du gehst in den Fischladen und kaufst dir Tri-Aged T-Bone Steak. Also, ja, ich war halt Geburtstag. Merkst schon, oder? Nein, das Tri-Aged, das war super, super gute Qualität. Es war wirklich ein Bombensteak, aber was ich mal merke, ist, dass mir Tri-Aged, das an sich, das Fleisch, das kriegt so einen nussigen Geschmack, dass mich das nicht so umhaut. Ja. Und dass ich dann doch lieber das Frische halt esse. Ja. Habt ihr schon mal Tri-Aged gegessen? Ja. Das ist halt einfach, es hat einen ganz anderen Geschmack als frisches, also als nassgereiftes Fleisch. Aber wie ist es von der Konsistenz her? Ist es normal, viel oder? Nee, ist viel fester. Viel fester, ja, das ist schon mal gut. Also es ist nicht so wabbelig, es ist ein bisschen fester, und aber trotzdem butterzart. Und das war also extrem gut zubereitet. Ja. Und ich habe den Fisch auch probiert, der war auch echt, echt richtig gut. Aber ist auch ordentlich teuer, ja? Also wir sind jetzt raus und ich habe, glaube ich, für uns zusammen 150 Euro bezahlt. Weißt du was, Fischer, wenn er sich das leisten kann, kann er uns auch einladen. Aber wir essen. Womit wir beim nächsten Thema wären. Also ich werd ja demnächst meinen Namen ändern, meinen Nachnamen. Ja. Zu Töfischer. Töfischer. Und der Töfi. Was, ich möchte das nur einmal in die Runde werfen, vielleicht wird da kein Thema draus, aber mir war nicht bewusst, ja, wie viele Sachen am Nachnamen hängen. Ja, klar. Ja? Schon allein, dass mein Spitzname, ja. Ja. Das ist schwierig. Im Alter von 35 Jahren kann man da noch einen neuen Spitznamen bekommen, ich glaube fast nicht. Nee, Platz der Fischi. Ich meine, und vor allem das Problem ist halt, es gibt halt schon einen, der Tönni heißt. Als Spitznamen zum Teil. Wer denn? Naja, ich hab den. Meinen Schwager, oder wie? Ja, den habe ich schon, den habe ich schon immer Tönni genannt. Ja, der hat ja keinen richtigen Spitznamen, der heißt ja bei allen Leuten irgendwie anders. Das stimmt, das hast du auch wieder recht. Insofern kannst du dich noch bewerben für Tönni. Ja, aber du hast die, glaube ich, will ich auch nicht. Ja, aber das ist doch Mist. Also, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, dir mal so einen richtig abgefahrenen Spitznamen zu suchen. Also, so wie Mike. Max Power. Ja, genau. Dos Canonos. Ja. Los Muchachos. Fleischeslust. Ja, genau. Ja. El Toro oder so. Fleischeslust wäre auch so ein Biedermann-Vorname, oder? Ach ne, eher dann doch nicht, vielleicht. Dirk Diggler, ja, Dirk genau. Dirk, Dirk, Dirk, Dirk. Endlich mal. Nein, schon vergeben. Ach, Mist. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, ja. Also, da hängt schon viel dran. E-Mail-Adresse? Ja. Ja. Ist auf der Arbeit auch eine neue, gell? Kriegst du auch auf der Arbeit eine neue, ja. Wobei das natürlich mit deinem neuen Nachnamen einfacher wird, eine E-Mail-Adresse bei einem normalen. Ich habe mir natürlich schon die entsprechende Domain registrieren lassen. Ja. Ach, tönnesen.de war noch nicht geblockt? Doch, leider natürlich schon. Ich wollte sagen, ist doch der Fleischfabrikant, oder? Der wird aber anders geschrieben, gell? Nee, der wird Tönnies. Der ist nicht Tönnesen, der ist Tönnies. Tönnies, genau. Tönnies. Was heißt jetzt der Tönnesen, oder wie? JensTönnesen.de. Nicht mehr der Fisch.net oder com oder EU oder DE XXX. Ja, also das habe ich. Ja, ich muss am Anfang. Du musst ja alle Ausweispapiere ändern, gell? Ja, nicht nur Ausweispapiere, sondern es müssen tatsächlich auch Versicherungsscheine neu ausgestellt werden und also im Grunde genommen alle Geschäftsbeziehungen, die man hat. Bank, ja. Werden irgendwie informiert. Gesagt, neue Kreditkarte, neue EC-Karte, alles neu, oder? Steht ja überall der Name drauf. Ja. Gibt's dafür einen Service oder muss man das selber machen? Weiß ich nicht. Ich habe mich noch nicht so intensiv damit befasst. Dann ist das eine Geschäftsidee. Das müsste irgendwer machen. Weil dann das Smart Frank, der Wedding Planner, macht sowas normalerweise. Ja. Nehme ich auch noch mit. Ja. mache ich. Ich bestelle die Torte und inne noch alle Kreditkarten. Wie ist das auf dem Personal? Ich weiß es gar nicht. Wie heißt die Lisa jetzt? Heißt die jetzt auch Müller? Die heißt, wie sie heißt und ich heiße, wie ich heiße. Da hast du da auch keine Ahnung. Also, steht da immer noch geborene so und so drauf auf dem Personalausweis? Nee. Nein. Nee. Früher stand da auch noch der Beruf drauf, was ja total abwegig ist heutzutage. Ich meine, wer hat aber du wärst jetzt dann eine genaue Jens Tönnesen, geborener Fischer. Ja. Jens Tönnesen, geborener Fischer, ja. Und wie Geborener. Ja. Und wie ist das denn jetzt mit deinem, zukünftigen Spitznamen? Also das würde mich jetzt dann doch interessieren. Wie sollen wir dich bestimmst nennen? Du den? Etabliert sich der aus verschiedenen Vorschlägen eigendynamisch oder wird da abgestimmt? Oder machen wir das einfach unter uns aus? Also ich bin ja präsentieren ganz klar, wir ihn ich hier. Ich bin ja ganz klar für Töffi hier. Töffi. Töff. Töffi fände ich gut, ja. Teflon. Ja. Der Töffi-Fee. Töffi-Fee. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. Also das ist witzig, in irgendeiner, du kannst doch sowas nicht bestimmen. Der Fischler, du kannst doch jetzt nicht sagen, ich bin ab jetzt, es sei denn, du könntest natürlich jetzt programmieren, ich bin ab jetzt der Jens. Ich bin jetzt Max Power. Nichts davor, nichts danach, nur der Jens. Das ginge. Aber von hinten wie von vorne. Nur noch Jens. Otto. Die männliche Entsprechung von Anna. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich werde meinen Spitznamen nicht geändert kriegen. Das glaube ich schon. Weil wir uns aktiv drum kümmern werden, deinen Spitznamen zu ändern Ich meine, überleg doch mal. Die Töffi-Fee. Na jetzt Jungs, jetzt seid doch mal ehrlich. Als wir jung waren, wer hatte alles da erstmal 1000 Spitznamen und irgendwer hat immer noch einen gekriegt? Also es gibt keinen, der seinen richtigen Namen hat. Kein einziger. Insofern. Der Kai. Stimmt, der kam aber erst später dazu. Ja, ich habe aber auch keinen richtigen, habe ich noch nie bekommen. Das ist halt der Vorname Kai. Mein Spitzname so plötzlich ist eigentlich Onkel, ja. Ich bin Onkel. Und Onkel Kai. Ich werde immer Onkel Kai genannt. Nicht mal Wixor hat sich durchgesetzt. Ja. Wixor. Bärhack. Naja, Jens, aber du wirst schon irgendwas kriegen. Ja, aber du kriegst es nicht aus allen raus. Also ganz ehrlich. Nein, das natürlich nicht, aber ich sag seit 20 Jahren, sage ich Chingo zu dir. Aber ich glaube, es gibt außer dem Tino vielleicht sonst keinen, der das zu dir sagt. Und trotzdem, ich krieg das auch nicht raus. Vielleicht ab und an mal, aber die meisten sonst nicht. Ja, aber ich, das ist aber nichts, wo ich könnte das auch glaube ich, schwierig noch aktiv in mir selbst drin ändern. Mhm. Dann müsste ich mich jedes Mal, müsste ich mir so einen kleinen Birkenreisigzweig mitnehmen. Aber bei ihm wird es doch Spaß machen, weil er ändert seinen Namen. Also haben wir Spaß dran, ihm jetzt einen neuen Spitznamen zu geben. Selbstverständlich, das wäre natürlich schon. Das wäre schon eine Aufgabe. Ja, ich bin einfach so ein klassisches Opfer. Dann machen wir doch jeder mal einen Vorschlag für einen Spitznamen. Also, Wassel, was ist dein Spitznamen für einen jetzt? Du haust mich jetzt ein bisschen hier rein. Okay, ich fange mal an. Also, ich bleibe bei Töffi, ja. Ich finde Töffi einfach gut, ja. Okay, gut. Finde ich nicht gut, aber ich werde ja nicht gefragt. Finde ich nicht gut. Joe, was bei dir? Das weiß ich noch nicht. Das muss sich ergeben. Ich wollte gerade sagen, das muss so aus dem Flow rauskommen. Ja, genau. Ja? Und das war bei allen so irgendwie, dass sich das einfach so ergeben hat. Also ich schlage jetzt aus dem Nichts einfach mal Tönsenmeier vor. Tönsenmeier finde ich gut. Hast du eigentlich mal kurzfristig mit dem Doppelnamen geliebäugelt? Nein. Tönnissen Fischer. Mich überhaupt gar nicht in Frage. Naja, auch Tönnissen Fischer klingt. Ja, das ist ja wie Auenfischer oder so. Fischer Tönnissen. Dr. Jens Fischer Tönnissen. Ja. Mhm. Dr. Jens Fischer Tönnissen. Ich bin ja gar nicht promoviert. Das merke ich ja jetzt erst. Ich bin ja gar keiner. Naja. Nein, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich will nicht sagen affig, aber ich kann mir das einfach für mich nicht vorstellen. Aber was schon lustig ist, es gibt mittlerweile wirklich sämtliche Formen. Also bei euch hat die Frau deinen Namen angenommen? Nein. Nein. Sie hat einen Doppelnamen? Nein. Sie hat ihren behalten? Ja. Ah, ja, aber die Kinder heißen wie ich. Ja, okay. Dann ist es bei uns genauso oder ähnlich. Meine Frau hat auch ihren Namen behalten, ich habe meinen behalten, die Kinder heißen wie sie. Bei meiner Schwester ist es so, dass er einen Doppelnamen hat, sie hat ihren Namen behalten. Bei euch ist es so, dass du den Namen von ihr übernimmst. Das ist aber wie heißen die Kinder? Die heißen auch? Die heißen Tönnissen. Jetzt schon Tönnissen, ja. Aber das ist schon lustig irgendwie. Es gibt einfach, also allein schon in unserem näheren Bekanntenkreis gibt es einfach alle Varianten, die so möglich Varianten, sind. Ja. Aber kennst du schon Doppelnamen? Ja, bei meiner Schwester eben. Der Mann. Okay. Doppelnamen sind doch sowas von 90s irgendwie. Ja, aber der hat jetzt quasi den Doppelnamen. Und sie heißt, wie sie immer geheißen hat. Also ich habe keinen einzigen im näheren bekannten Freundeskreis, wo irgendjemand wirklich einen Doppelnamen angenommen hätte. Ein ehemaliger Kollege von mir hat seinen Namen geändert, kurz bevor er geheiratet hat. Und zwar hat er den Mädchennamen seiner Mutter angenommen. Ja, das geht auch, oder wie? Ja, irgendwie. Also du kannst ja deinen Namen ändern aus. Wie du willst, ja. Nee, kannst du nicht. Nein, du musst es schon irgendwie begründen. Musst du schon genaue Gründe haben, glaube ich. Also ich nehme an, das ist so ein bisschen wie früher Zivildienst verweigern, ja. Musst halt ein gutes Dokument schreiben. Meinst du, das ist so einfach? Ich glaube, einfach ist es nicht, aber. Bei Zivildienst ist ja, einfach. Aber also auf jetzt jeden mal Fall, ganz ehrlich, wenn du sagst, du hast da so viel Schmarrn hinten dran hängen, wo du Dokumente etc., dann denke ich, brauchst du schon für dich selber auch einen guten Grund. Das macht ja jetzt keiner irgendwie aus Larifari gute Bilder. Man will halt cooler heißen wie Max Power. Also ja, okay, gut, sicherlich. Ja, aber das kannst du immer noch als Künstlername annehmen. Ja, aber kannst du denn deinen Vornamen kannst du nicht ändern, oder? Doch, auch. Wobei ich gehört habe, dass Zecke Neundorf, damit er Zecke draufschreiben darf, seinen Trikot, hat er irgendwie zwei oder drei irgendwelche Gemälde malen müssen, damit er das wirklich als Künstlername verkünden darf. Was ist denn Zecke Neundorf? Das ist Zecke Neundorf? Kennst du Zecke Neundorf? Ehemalige Hertha-Profi? Nee, sagt mir nichts. Gibt's ja nicht. Gibt's auch gar nicht. Naja, ich meine, als Sänger oder als Musiker oder als Schauspieler hast du da überhaupt keine Probleme. Da kannst du es relativ einfach machen. Ja, aber er ist ja Podcaster. Er ist eigentlich Podcaster. Auch King of Pod. King of genau. Podcasting. Of Pod. Ich kiffe gern. Ja, Pod ist ein sehr ultimativer Begriff, ja. Den kannst du eigentlich für alle Sachen hernehmen. Ja. Vom Kacken bis zum Kiffen. Jo, hast du morgen ja, aber hast warum, Podcast, warum, was war bei dem Kollegen der Hintergrund, dass er gesagt hat, ich nehme den Mädchennamen meiner Mutter an? Ich glaube, eine tragische Familiengeschichte. Also irgendwie so, ich glaube, der hat sich total mit seinem Vater verkracht. Okay, ja, sowas habe ich jetzt vermutet gehabt irgendwie, weil sonst. Ja, ich krieg das aber Motivation. Auch nicht mehr auf die Reihe. Der hat mir das zwar mal erzählt, aber ich glaube, das hat mich so schockiert, dass ich es gleich wieder vergessen habe. Ja, du hast doch sowas Ähnliches gemacht. Was? Du hast ja den Mutternamen deiner Mädchen angenommen. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja, was? Hat er recht. Wie auch immer. Den Mutternamen meiner Mädchen. Aber es gibt ja auch gute Gründe dafür. Als ich Zivildienst gemacht habe, musste ich des Öfteren mit einer einer Mitarbeiterin eines Pharmakonzerns oder eines Pharmavertriebs telefonieren von Tyco. Und die ging immer ans Telefon und hat gesagt, Andrea Ficker. Der Name ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Der ist nicht ganz so geil, aber ich finde den auch, weißt du, der ist schon wieder so, wie sagt man, so explizit, dass es irgendwie nicht mehr lustig ist, ja. Er ist auch nicht lustig. Mein Lieblingsname ist immer noch nicht drüber. Mandy Stich. Das ist für mich einfach der Inbegriff von, geht gerade so überhaupt nicht. Aber wo kommt denn der Name blöd, her? Dass also die normalerweise nicht haben, heißt. Normalerweise haben ja die Namen immer irgendwie einen Hintergrund. Und wo kommt denn Ficker her? Dem ihre Vorfahren also waren bestimmt die tollen es Ficker gibt, gewesen. Doch, das waren extrem gute Ficker. Waren wir hatten das mal bei der Zettelwirtschaft, wo es auch um Vornamentag ging oder sowas. Ne, Wechsel in Vornamentag. Und es gibt im Ostfriesischen gibt es ungefähr eine Latte von 35.000 Namen, die es so in Restdeutschland nicht gibt. Und da gibt es zum Beispiel auch Ficke als Vornamen. Mhm. Und wenn du dann der Sohn vom Ficke bist, dann bist du Fickers. Und da ist der Weg dann nicht mehr weiter. Aber die Frage grundsätzlich dabei ist, ich glaube, dass du gerade bei so einem Namen überhaupt keine Schwierigkeiten hast, den zu ändern. Warum tust du es? Würdet ihr das tun? Wenn ihr jetzt Ficker heißen würdet, würdet ihr Ficker heißen wollen? Oder würdet ihr sagen, ach, also wirklich, taugt mir jetzt nicht. Ja, finde ich schon ein bisschen komisch, aber ja, Ficky finde, also ja. Also, Ficky. Wenn du auch noch Ficky heißt. Ficky Ficker. Weißt du, ich denke, das hat alles mit der Zeit irgendwie zu tun. Also weißt du, es gibt ja Namen, die waren vielleicht vor 10 Jahren noch kein Problem oder kein Thema. Der Kevin zum Beispiel. Ja. Ja, nein, wenn du vor 20 Jahren Fucker geheißen hast, ja, war das überhaupt kein Thema, weil da keiner auch in irgendeiner Art und Weise im Alltagsgebrauch was damit assoziiert hat. Ich glaube, du musst schon ein bisschen mehr als 20 Jahre zurück. Ja, dann gehst du Mitte 60 raus. Dann gehst du 60 Jahre zurück. Du vergisst immer, dass wir schon im Jahr 2016 haben. Ja, ich vergesse ja auch, dass ich ein bisschen zurückgeblieben bin. Ist ja, wir sind nicht mehr in den 80ern. However. Bitte nicht falsch. Versteh mich nicht falsch, aber du hast vollkommen recht. Nein, ist ja klar. Das Jahr 2002 ist genauso lang her, wie das Jahr 2030 noch hin ist. Ist mir klar. Und fang nicht wieder damit an. Ich komm. Perfekt. Wir müssen uns morgen alle Porsches kaufen. Midlife Crisis. Aber also, was ich richtig als Namen, also mehr wie so normal blöde Namen, finde ich jetzt, wenn du Hermann Mann heißt. Bist du Hermann Mann? Das ist also so Sachen, die sind doch. Das finde ich dann schon wieder ganz schön geil. Ich habe so drei Sachen. Ich hatte in der Kindheit hatte ich irgendwie über entfernte Bekannte hatte ich so zwei. Da habe ich echt gedacht, oh Mann, so willst du nie mit Nachnamen heißen. Der eine hieß Fick Eis. Man kann nicht anders, ne? Man muss einfach lachen. Ich weiß doch geil, ne? Also der eine, das ist wie so ein Furzkissen. Der eine hieß, wie gesagt, Fickreis und der andere hieß Hastenteufel. Der hieß Hasten, also Hasten mit H-A-S-T-E-N und dann Teufel. Aber wir haben natürlich, ja, als Nachnamen, wir haben natürlich immer gesagt, hass den Teufel, lieb den Gott. Ja, so wirklich. Also Moment, hass den Teufel. Hasten ist der Vorname. Der Nachname in einem Wort, hass den Teufel. Also ja, okay. So, ich dachte, wir haben immer sein rausgemacht, Vorname. Hass den Teufel, lieb den Gott. Ja. Und dann habe ich jetzt seit. Praise the Lord! Und dann finde ich, was ich ganz schlimm finde, habe ich jetzt auch. Wenn Leute praktisch den gleichen Vornamen haben wie den Nachnamen. Peter Peters. Ja. Da denke ich mir, sag mal, was haben die Eltern sich denn Peter gedacht? Peter Peters. Stell mal vor, du heißt Burkhard und schreibst es unterschiedlich. Also übrigens, das ist übrigens mein Pseudonym, das ich immer für so Wegwerf-E-Mails benutze. Peter Peters. Peter Petersen, wenn ich mich irgendwo anmelde für einen Spaß mit einer Fake-E-Mail-Adresse, dann melde ich mich immer als Peter Petersen an, weil dann weiß ich immer, wenn ich irgendwann wieder auf so ein Portal zurückgehe, ah oh, fuck, was hatte ich denn da nochmal für, Peter Petersen. Im Ostfriesischen, um nochmal drauf zurückzukommen, gibt es diesen Innennamen, da wo du zwischendrin noch diesen Namen wie der Vater geheißen hat. Also da könntest du dann Peter Peters Petersen heißen. Ja, das wäre eigentlich ganz schön geil. Ja, aber Peter, ja, aber warum, Peter Peters, also, ganz ehrlich, Penis. Ihr würdet jetzt Peters heißen mit Nachnamen. Würdet ihr doch nicht auf die Idee kommen, euer Kind Peter zu nennen, oder? Also ich denke mir echt, sag mal was. Sag, Nee, Hans würde ich ihn nennen. Grundsätzlich bin ich bei dir, aber auf der anderen Seite, wenn in der Familie der Erstgeborene schon seit 7 oder 8 Generationen Peter heißt, da denkst du dann nochmal anders über diese Thematik nach. Das sagst du. Nein, ich sage nicht, dass du es deswegen machst, aber du denkst anders über diese Thematik nach, als wenn das zum Beispiel nicht als Vorgeschichte vorhanden ist. Wir kennen eine Familie, die sehr Wert darauf legt, dass die männlichen Nachkommen alle die gleichen Initialen haben. Mhm. Also, keine Ahnung, TC oder so. Also, Tennyson, Carolyn. Nein. Ja, aber es gibt ja auch immer. Ich rede nicht von mir, ich hätte schon die Eier, um zu sagen. Also, mir wie ist es wichtig, dass wir. Heißt du Klaus Jens Fischer, ne? E.T. heißen oder so. E.T. ist gut. E.T., ja. Ja, aber dieses Namending finde ich schon immer wirklich interessant, ja. Ja, aber da gibt es auch schon wirklich echt extremes Zeug. Ja. Also viele Sachen, wo man, ganz, also meine Erfahrung, meine persönliche ist, viele Sachen, wo man sich, wenn man in keinster Art und Weise im Begriff ist, gerade Kinder zu kriegen, denkt man über viele Sachen ganz anders nochmal nach, als wenn du selber gerade auf dem Weg dahin bist. Mhm. Also auch viele, viele Vornamen, wo du irgendwann einmal gesagt hast, ja, finde ich ganz okay oder kann man schon machen oder wäre witzig oder hin und her. Wer witzig ist immer gutes Qualität. Wer witzig wäre geil für ein Kind. Ja, also komm. Du. Scheiß auf mein Kind, wer witzig. Ich will ja auch was zum Lachen haben, wenn das Kind da ist. Ja, nee, aber wenn du im Begriff bist, scheiden dann natürlich viele Sachen aus. Also ganz ehrlich, wenn ich Power heißen würde, mein Sohn würde Max. Würde absolut garantiert Max. Absolut. Oder Austin. Dafür, oder Austin. Oder ja. Austin wäre auch nicht so schlecht. Ja, ja, was ich auch, in Deutschland gibt das gar nicht so, aber in den USA ist es ja extrem verbreitet, dass du irgendwie heißt Louis James der Dritte oder sowas. Weißt du, also ja. dass dann halt der Vater der Junior, so heißt Junior, wie der scheiß, Großvater, ne? Und der Sohn dann heißt wie Vater und Großvater. Das gibt es uns ja auch mit Junior und Senior. Ja, aber ist nicht so. Also hast du heutzutage kaum noch. Ja, kennst du jemanden? Selten. Kennst du irgendjemanden aus unserem Alter, der da immer? Wir sind die. Ich glaube, wir sind die erste Generation, wo es das nicht mehr flächendeckend gibt. Ja, also ich glaube, selbst in der Zeit unserer Väter und Väterväter hat es das noch flächendeckend gegeben. Mhm. Mir fällt spontan nur der Tobi ein, der aber eigentlich Jürgen heißt, wie sein Vater. Schau dir ihn an. Bei ihm heißen beide Söhne heißen mit dem zweiten oder dritten Vornamen wie er mit dem zweiten Vornamen. Also das ist ja. Das ist halt einfach so. Es ist eine Abstufung, aber ja, das geht ein Stück weit in die gleiche Richtung. Das geht in die ähnliche Richtung, weil ich halt irgendwie fanden wir das halt lustig, dass da irgendwie jeder noch irgendwie so eine Gemeinsamkeit im Namen hat. Aber mit dem Vornamen wäre mir das nicht in den Sinn gekommen. Bei mir heißt auch mein Opa und ich glaube, der Vater von meinem Opa haben auch beide so geheißen, wie ich heiße. Hm. Bei meinem Vater war da, sag ich jetzt mal, so ein Bruch drin, aber trotzdem hätte natürlich, wäre es jetzt auch ein Stück weit an mir gelegen, sag ich jetzt mal, dem Erstgeborenen in irgendeiner Art und Weise so eine Art Familienfortführungsnamen zu geben. Aber das ist irgendwie, das ist so ein Punkt, wo ich gesagt habe, vor 15 Jahren habe ich da anders drüber gedacht, als ich das in dem Moment, wo es dann wirklich um die Namensfindung gegangen ist, drüber nachgedacht habe. Ja. Also das ist einfach ausgeschieden. Also bei mir hat es halt noch den Grund dazu, dass die Kinder nicht den gleichen Nachnamen haben wie ich. Insofern fand ich es eigentlich ganz gut, wenn irgendwie der dritte Vorname, der total unwichtig ist, dann gibt es halt noch. Haben die bei euch drei Vornamen? Ja. Okay. Ja, du hast nur zwei, oder? Ich habe nur zwei, meine Schwestern haben aber auch drei. Ich weiß nicht, warum bei mir war da irgendwie die Luft raus. Luft raus. Ah, deswegen habe ich nur zwei Vornamen. Aber wobei man sagen muss, also. Aber deine Schwestern heißen jetzt nicht Maximilian mit dritten Namen, oder? Nee, natürlich nicht. Aber du hättest ja der dritte mit Nachnamen können. Ja, könnte man schon. Sag mal, kann es sein, dass du eins deiner Kinder nicht leiden kannst? Wen meinst du, Peter, Tim oder das Fette? Das Fette. Oh, das ist aber gemein. Ja. Ja, aber bei mir gibt es da schon so ein bisschen die Ähnlichkeit, meine Opas hießen Max und Emanuel. Hans. Und ja, der hieß ja nicht Max, Johannes, der hieß Maximilian, oder? Nee, der hieß Max. Ah, okay. Das war früher, also früher gab es ja oft sowas, also früher hieß du auch wirklich Elli zum Beispiel oder sonst, also solche Sachen gab es wirklich sehr viel. Heißt sie Elli richtig Elisabeth? Ja. Elisabeth Maria. Und meine Mutter heißt Maria Elisabeth. Ziemlich nah dran an dem, wie meine Großväter hießen. Mhm. Aber ihr seid ja auch so da Katholiken, oder? Ja, wir sind aus Katholiken. Die sind aus dem Bayern. Was soll denn hier? Was ist das denn hier? Die Luft, wie sagt man denn? Ich mein bloß da in Tebartshausen. Ja, ja. Tebartshausen. Ja. Wo waren wir jetzt gerade? Erst wieder im Dom. Was treibt der Typ jetzt eigentlich? Keine Ahnung, ist irgendwo in Rom, ja. Wir kriegen jetzt wieder einen neuen Bischof. Das ist eine klassische Karriere, oder? Wenn du Scheiße gebaut hast, wirst du einfach mal nach oben befördert. Ja. Irgendwas macht er da jetzt. Ich war jetzt gerade erst zu meinem Geburtstag in der Heimat und war gerade im Dom, ja. In Rom, oder? In der Heimat. In der Heimat, in Limburg. Entschuldigung, es ist wieder mit mir durchgaloppiert. Der Lahn. Jetzt habe ich doch noch ein Thema gefunden. Ja. Muss aufs Flipchart schreiben. Letztes Wochenende war ich auf meinem letzten Blumentopfkonzert aller Zeiten. Nur du. Also nicht nur warst ich. Warst du auch? Ja, nein, ich war nicht, noch, aber ungefähr. Waren da auch noch 7000 andere Leute? Also ich glaube, es war 3 Tage lang, weil meine Facebook-Wall war bloß zu mit Postings, wer nicht alles am Blumentopfkonzert war. Genau, ja. Das war schon ein großes Ding für die Leute. Das war ein großes Ding für die Leute und für mich war es auch vorher ein total großes Ding. Und während des Konzerts gar nicht und danach weiß ich auch wieder, warum es überhaupt gar kein großes Ding für mich war. Und eigentlich auch gar nicht ist. Du warst mit Anne da und mit wem noch? Ich war mit Anne da und mit dem Erwin, mit dem More. Der 1, 2, 3, 4. Der More. Und ich 5, genau, 5 Grad. Also der More, wenn nee, das war natürlich noch ganz viele. Ah nee, die Betty war noch da, kennst du nicht. Vorstand vom Tennisclub oder so. Na, auf jeden Fall war es dann tatsächlich so, dass ich überhaupt gar nicht wehleidig und wehmütig war. Ja, musst du ja auch gar nicht. Ich meine, die Musik bleibt ja da, die geht ja nicht mehr weg. Ja, aber diese die Live-Konzerte von Blumentopf sind schon... Ja, aber die sind ja immer, also die sind ja bei egal welcher Band, die man mag, sind die meistens irgendwie... Nee, ich bin zum Beispiel total schockiert gewesen, wie schlecht die Beginner live sind. Die sehe ich jetzt erst. Die gucke ich mal an, wann ich ja, die. Ja, glaube ich, gehen fast alle hin. Die haben halt. Nee, ich nicht. Meinem Freundeskreis, du nicht? Welches Beispiel meinst du? Von wann hast du die das letzte Mal gesehen? Das muss 2004 oder 2005 gewesen sein. Okay. Ich habe die E-Werk in Erlangen. Ich habe die einmal gesehen. Ich glaube, das war 2000 oder so. Da waren die halt so im Flow, weil die halt nichts anderes gemacht haben. Da waren die gut. Aber ich kann das verstehen, wenn eine Band, die eigentlich nur Meta-Ebene. in der Metaebene existiert und die sich einfach nach 20 Jahren treffen, um Konzerte zu machen, dass die dann das eher nicht so geil machen. Das ist ganz ehrlich, die Beginner, haben sich auf dem ersten Album schon selbst zitiert, also das ist irgendwie... Naja. Naja, ja, also, auf jeden Fall fiel mir dann auf, dass einfach diese ganzen neuen Sachen vom Blumentopf, die sind einfach, die passen nicht mehr in diese Zeit, ja. Also in welche Zeit? In die heutige Zeit? In die heutige Zeit und die passen auch nicht zu ihren alten Sachen und eigentlich läuft man nur auf Blumentopf-Konzerte, weil irgendwie die ersten 4 Alben geil waren und die findet auch jeder geil auf diesen Konzerten und dann sind noch die Freestyle-Sessions geil und die sind halt einfach auch irgendwie 5 Jungs, die irgendwie Gefühl für ihr Publikum haben und deswegen sind die Konzerte von denen auch wirklich immer wahnsinnig gut, aber... Und jetzt das große Aber. Ist nichts Neues. Im Grunde genommen, seit 10, 12 Jahren reißen die halt nichts mehr. Ja. Mhm. Das ist auch irgendwie keine Konzertmusik mehr, die die machen. Ja, das ist kein richtiger, also gefühlt ist das kein ordentlicher Hip-Hop mehr, so, ja, so ein viel so Gitarren-Live-Gedöns-Scheiß, ja. Und das ist mir dann wieder während diesem Abschiedskonzert ist mir das aufgefallen, dass ich eigentlich dass ich auch schon beim letzten Konzert von denen mir gedacht habe, jo, schön und gut und ich höre die schon gerne an, aber also so richtig mitreißen tut es mich jetzt nicht mehr. Das mag an Blumentopf selber liegen, ja, dass die halt einfach jetzt halt auch irgendwie alle 40 Jahre alt sind und ich glaube, das ist ja das, was sie auch selbst erkannt haben, oder? Dass sie sagen, also ja, weiß ich jetzt nicht, ob sie das... Sonst ist warum ja, hören sie auf? Also ist ja letztlich Frage, egal, ja. Also ich vielleicht liegt es aber auch an mir, ja, dass ich Mitte 30 bin und auf Konzerten nicht mehr ganz so abgehe wie halt mit Mitte 20. Ich musste gerade spontan an Populär von den Fantastischen Vier denken. Pop. Da wo sie Stück weit auch irgendwie um diese Thematik geht. Und da ist auch so ein Zitat drin, die alten Sachen fand ich ja ganz gut, die neuen nicht. Ja, ja, klar. Und egal, ich glaube, es liegt nicht am Topf. Ich glaube, es ist ganz normal. Es liegt, das kannst du bei jeder, ich habe das bei auch zwei, drei Bands, bei Fallbeat habe ich es zum Beispiel. Ich bin mit dem dritten Album bin ich eingestiegen. Und das dritte Album ist für mich die Messlatte. Welches ist das nochmal? Das ist das Cadillac Heroes, Guitar Kings und Cadillac Heroes, Guitar Blood und Cadillac Heroes. Ah, jetzt habe ich mich voll abgeschossen. Und bei denen heißen alle irgendwie so mit zwei Dingen. Ist auch egal. Da muss ich kurz einwerfen, die sind für mich die Nickelback der härteren Schiene. Ist ja vollkommen in Ordnung. Sehe ich ja einen. Möchte ich ja auch gar nicht. Ich möchte es nicht mal qualitativ bewerten. Ja, ja. Aber ich bin mit dem dritten Album bin ich eingestiegen und das ist für mich das Maß der Dinge. Und du brauchst aber niemanden von dieser Band, die mit dem ersten Album eingestiegen sind, erzählen, dass das dritte Album für dich das Beste ist. Mhm. Das sieht überhaupt keiner ein. Leute, die mit dem fünften Album eingestiegen sind, sehen aber auch nicht, es gehen genauso wenig ein, dass für mich das dritte Album fällt. Das ist immer der Zeitpunkt, zu dem du einsteigst. Nein. Da, doch, weil, ja, du, zu, weil du zu dem, warte kurz, weil du zu dem Zeitpunkt, wo du einsteigst, so, ja, ist ja. Die Band der heiße Scheiß für dich selber. Da, mhm. da trifft es genau deinen Nerv. Nicht davor, nicht danach. Und genau deswegen können die, hast du auch, die haben auch bloß immer zwei Möglichkeiten als Band. Entweder du sagst, immer den gleichen Scheiß genau, machen, das ist mein Style, den ziehe ich durch. Oder du sagst, ich verändere mich dauernd, ja. Dann scheißt ja auch jeder vor die Tür. Also, naja, du änderst halt dann deine Fanbase wahrscheinlich, ja, wenn du es gut machst. Wobei es auch, also ich finde, es gibt schon, also ja, zumindest. Klar, aber die anderen scheißen alle auf dich die ganze Zeit. Also du hast es nicht einfach. Also zum Beispiel, wenn du jetzt. Wie ist es denn bei euch, Joe? Ja, bei uns ist Hat sich eure Fanbase geändert? Ja, natürlich, klar. Echt? Ja. Heute nur noch die heißen Chicks, früher eher so die schwabbeligen Typen, oder? Nein. Nee, so kann man jetzt nicht sagen, aber du merkst schon, also wir haben schon generell immer älteres Publikum angesprochen, das liegt halt an unserer Mucke, weil wir. Moment, habt ihr schon immer älteres Publikum angesprochen oder habt ihr immer älteres Publikum angesprochen? Nein, es geht ja. Je länger ihr dabei seid. Wir machen ja keine Mucke für die 14-Jährigen. Insofern sind die Leute bei uns, die uns gut finden und vorweg immer gut finden, so 25 aufwärts bis über 40. Und die Fanbase ändert sich schon, weil früher waren halt Leute auf Konzerten, die halt teilweise auch nicht mehr kommen. Mhm. Okay. Warum aus deiner Sicht? Mei, wir sind halt einfach, früher war das halt ein bisschen heimeliger, das war ein bisschen Singer-Songwriter-folkiger. Das ist es jetzt nicht mehr, es ist einfach ein bisschen professioneller, Rockshow-artiger. Wir versuchen halt einfach ein bisschen mehr Spaß zu haben auf der Bühne, weil es uns halt auch mehr taugt. Und es klingt halt auch ein bisschen fetter. Mhm. Und weil, das spricht halt die einen an und die anderen nicht mehr. Die früher halt den folkigen Kram lieber hatten, den taugt halt das natürlich nicht mehr. Und die Leute, die das früher nicht gut fanden, die hören uns jetzt einmal und finden uns deswegen gut. Ganz normal. Und wenn du zum Beispiel als professionelle Band einen Plattenvertrag über drei Alben hast, dann kannst du dir darüber sowieso keine Gedanken machen, weil die drei Alben müssen erstmal genauso klingen, damit sich's halt gut verkauft. Ja. So wie das halt das Label erwartet hat, weil die Fanbase das halt erwartet auch. Und das haben sie doch alle. Schau dir mal Wir sind Helden an. Ja. Da war das erste Album, war auch irgendwie zur damaligen Zeit so bahnbrechend neu. Mhm. Und schau. Und dann Gott, Zweiraumwohnung und Wir sind Helden und dann jeweils ersten Album. Nimm dir das zweite von hier an blind dazu, das hast du fast nicht anhören können. Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber natürlich im ersten, im Vergleich zum ersten, ganz genau. Ja, aber wenn die das zweite als erstes rausgebracht haben, wäre es genau andersrum gewesen. Aber entscheidend ist halt immer, du weißt halt nicht genau, wie das zustande gekommen ist, weil es kann nämlich genauso sein, dass die halt diesen Plattenvertrag unter genau bestimmten Bedingungen bekommen haben und deren Songwriting so dermaßen zusammengewurschtelt wurde über Produzenten und mit Mithilfe, dass es genauso geklungen hat. Und deswegen waren die halt auf einmal Nummer eins. Und es war ein Plattenvertrag, den die einmal hatten. Und danach konnten die wieder ein Album machen, so wie sie halt normalerweise ihre Mucke schreiben. Und auf einmal klingt es wieder scheiße. Also andersrum, du hast gerade, du bist seit 8 Jahren auf Tour. immer die kleinen Clubs, hast 20 Songs geschrieben, kannst es aus 20 Songs 10 auswählen, die aufs Album kommen, hast du die 10 besten dabei und beim nächsten Mal musst du dann innerhalb von einem Jahr, anstatt innerhalb von 8 Jahren, musst du dann nochmal so ein Album rausstampfen. Ja, klar. Und dann, das gehört schon auch dazu, aber was halt schon, was halt maßgeblich ist in dem Business, ist natürlich schon, dass du halt in den wenigsten Fällen selbst Entscheidungen treffen kannst, wenn du dich der Maschinerie ergibst, weil die gibt dir so viel Geld im Voraus, dass du nichts mehr selber entscheiden kannst. Oder du sagst, ich mache alles selber, dann hast du aber auch null Geld. Du musst halt liefern einfach. Hast du Schwierigkeiten. Insofern ändert das extrem deine Musik. Ja. Weil allein bei uns hat sich schon viel geändert, wenn wir ins Studio gegangen sind und da hast du einen bestimmten Mixer, der sich für deine Mucke interessiert und der auch deine Mucke geil findet. Weil der gibt dir dann nämlich Input und sagt, mach das doch mal so, weil ich kann das dann später so und so mixen. Dann klingt es noch viel geiler, was du dir in dem Moment gar nicht vorstellen kannst. Und wenn du das auch nochmal professionalisierst und mit einem Major-Label machst, dann hast du da nämlich 5 Produzenten sitzen und diverse Tontechniker und irgendwie die allergeilsten Master-Typen, die sagen, ich mach daraus irgendwie den allergeilsten Elektropop-Scheiß, obwohl du eigentlich normalerweise nur an der Gitarre und mit deinem Gesang irgendwas geschrammelt hast. Ja. Daraus kannst du alles machen. Da gibt es ja auch zum Beispiel diese sehr guten Beispiele aus den 90ern von diesen Eurodance-Typen, die haben ja ihre Songs auch nur mit einer Gitarre geschrieben und haben daraus dann Eurodance gemacht. Mein Mr. Wayne, das ist eine Gitarrenversion wirklich. Das kannst du, wenn du das ein bisschen anders interpretierst, ist das nach wie vor ein guter Song. Er klingt aber komplett anders. Mhm. Und das ist das meine ich auch immer damit. Ein guter Song, den kannst du in alle Musikgenres quasi interpretieren. Weil das Songwriting muss gut sein. Und du kannst einen schlechten Song, kannst du selbst, egal in welchem Genre, er wird dir nie gefallen. Aber um dann nochmal auf diese Theorie vom Bastel zurückzukommen, du findest immer die Phase der Band am besten, in der du dazugestoßen bist, würde ich prinzipiell sagen, ja. Wobei es mir anders ging bei vielen Bands, die ich so im Teenie-Alter entdeckt habe. Also so mit 12, 13 oder schon vielleicht ein bisschen früher und dann auch noch darüber hinaus, habe ich viele Bands aus den 80ern, wo wir noch Kinder waren, eigentlich so für mich entdeckt. Mhm. Also sei das ein U2, sei das ein Depeche Mode oder sowas. Und dann habe ich da in die aktuellen Alben reingehört und habe so gedacht, es geht so. Und hab dann aber so das Frühwerk und zum Beispiel auch ein Beispiel für mich ist zum Beispiel, ihr werdet mich jetzt steinigen und ich finde die heute auch mega scheiße, aber die ersten 3 Alben fand ich mega gut. Bon Jovi, ja, fand ich wirklich, die Slippery When Wet und die New Jersey, das waren Alben, die habe ich nicht gekannt und dann, ich bin praktisch mit dieser Keep the Faith, als die sich da wieder vereint haben, 92 oder 91 oder 92 eingestiegen, auch aus meiner Sicht ein geiles Album und habe gesagt, hey, geile Mucke, will ich auch das alte Zeug hören und da sind zum Beispiel diese beiden Frühwerke, in Anführungszeichen, super, super gut, ja, oder auch U2, das gleiche, irgendwie eingestiegen mit der Achtung Baby, super Album, aber dann hast du die Joshua Tree etc., was davor kam, die Boy und so weiter, also die ganzen alten Sachen von U2, zehnmal besser und Depeche Mode hat eigentlich, sag ich mal, seit den 90ern nur Scheiß rausgebracht. Ja, ich gehe jetzt nächstes Jahr aufs Konzert. Das erste Mal freue ich mich wie ein Keks drauf. Ja. Du wirst wahrscheinlich so enttäuscht sein. Warst du schon? Nee, ich war selber noch nicht, aber ich habe von Leuten gehört, die jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr am Konzert waren, die gesagt haben, das war furchtbar schlecht. Also ich will Ich habe schon Depeche Mode Live-Konzerte so auf DVD gesehen. Für mich ist es eine der besten Live-Bands überhaupt. Aber die spielen im Olympiastadion, oder? Ja, ja. Gott. Warum? Ich halte auch nichts von Stadionkonzerten. Ja, Stadionkonzert kann schon okay sein, aber ja, das kann schon gut sein. Da brauchst du meines Erachtens eine andere Live-Präsenz als ja, aber wenn das jetzt Dave Gahan hat schon live ziemlich geil, ja. Würde ich jetzt mal, also aber nur von dem, aber, was ich gesehen habe. Ja, keine Ahnung, ich kann es dahingehend nicht bitte, aber ich habe, also Depeche Mode hört sich jetzt für mich nicht an, wie wenn die... Er klingt nicht nach einem Entertainer. Habt ihr schon mal live wie wenn die den ganzen Abend hin und her und mitten in die... Genau, das macht er. Okay, gut. Also deshalb, also wenn ihr den mal, also ich werde nächstes Jahr berichten, ja. Gut, berichte mal. Ja. Ich kenne jetzt Dave Gahan auf der Bühne auch nicht. Das klingt nicht so. Ich kenne auch nicht viele... Depeche Mode Sachen, aber ich muss einfach sagen, für mich ist einfach ganz klar, je kleiner die Location, desto besser ist ein Konzert. Ja. Ja, das ist nicht grundsätzlich häufig. Richtig. Aber also ich habe das wirklich noch nie erlebt. Ja? Also schon allein von der Akustik her. Ja, ja, die was, Akustik ist was meistens kann nicht ich so gut. Jedes Mal kotzen, wenn die Akustik nicht gut ist. Aber da möchte ich dir... Also Zenit zum Beispiel, jetzt Blumentopf, ist das beste Beispiel. Das ist so eine Dreckslocation. Die ist auch scheiße. Die ist Zenit steht und fällt mit demjenigen, der es abmischt. Ja, ja, klar. Du musst ja, halt, und wo du stehst. Ist Frankfurt in der Festhalle zum Beispiel ganz genau. Schwierig. Frankfurt in der Festhalle habe ich Billy Talent gesehen. Ich habe gedacht, mir fliegen die Ohren raus, so geil war's. Und habe andere Bands da gesehen, habe ich gedacht, sag mal, hör mal hier das gerade aus der Steckdose, irgendwie über einen Subwoofer oder sowas, irgendwie nur die Musik. Also Olympiahalle ist auch in den allermeisten Fällen furchtbar ausgesteuert. Mhm. Kannst du nicht machen. Backstage ist im Regelfall relativ gut, wobei ich jetzt neulich bei Ugly Kid Joe im Backstage war und das Konzert war einfach mies. Ugly Kid Joe, ja, gibt's noch. Hey, meine Band-Homies waren auch da. Ja, Ugly Kid Joe, was war nochmal der große Hit? Ja, meine Band-Homies waren auch da. Cats in the Cradle. Cats in the Cradle war der ganz große. Don't you forget about me. Nee, das ist ja Simple Minds. Everything about you. Everything about you, so, ja. Aber das Konzert war einfach, das war mies. Also, da kannst du sagen, was du willst, weil die halt auch, die haben halt auch kein neues Zeug, die haben halt, die haben irgendwie, sind zusammengesessen, abends in der Bar, hat jeder in sein Geldbeutel geschaut, oh, ja. Kohle ist aus. Also lass uns mal, machen wir eine Tour. Ein Konzert. Und, aber so richtig, ich habe ja, nicht das Lustige ist ja, dass Google Chrome als vierte, wenn du Ugly eingibst, steht immer noch als viertes Suchergebnis Ugly Kid Joe da. Ja, weil das halt ein Welthit war. Aber ich gebe prinzipiell der These vom Jens wieder recht, dass er sagt, kleiner Venue ist ziemlich cool. Also die sind halt einfacher für einen Techniker auszumischen. Nee, auch so vom ganzen Gefühl. Ich kann das euch, ich war, als ich ja, damals, als aber, ich da, ja, ja, aber eine, kleine Location macht kein gutes Konzert. Nein, es muss auch die Band halt hergeben, aber für mich mit das beste Konzert, wo ich jemals war während meinem Auslandsstudium in Finnland, waren damals so gerade am Kommen die Beatsteaks. Und die haben in Helsinki ein Konzert gegeben in einem Club. Das Ding war 150 Leute. 300. Oder? Lass es 300 gewesen sein. Das ist der Hammer. Und es war der pure Wahnsinn. Ich hatte die paar Wochen vorher oder paar Monate vorher in Fürth gesehen, in der Stadthalle. Das ist ja auch kein großer Konzertsaal, da passen 3000 rein oder sowas. Und dann kamen die nach Helsinki und das Geilste war, davor hat eine finnische Punkband gespielt. Die Jungs, die waren so lattenstramm, die haben überhaupt nichts zusammengekriegt. Das Publikum war schon ziemlich angekotzt, ja, weil die kamen einfach mit 3 Promille auf die Bühne. Und dann kamen die Beatsteaks und die haben den Laden abgerissen. Also Beatsteaks, habt ihr die schon mal live gesehen? Ja. Die sind einfach, egal ob die Rock im Park spielen oder den Kleinraum, die gehen halt richtig vorwärts. Ja, aber das und dann halt vor 300 Leuten. Das war der absolute Hammer, das werde ich nie vergessen. Bestes Konzert, auf dem ich war, Muffathalle Café, Blumentopf mit Edgar Wasser als Vorband. Wie viel passt ins Muffathalle Café rein? Ich würde sagen, da passen im Normalfall 100 Leute rein, aber da sind an dem Tag 300 Leute drin gewesen. Und das waren einfach 3 Stunden Monster-Ekstase. Aber ist das direkt in ist direkt, wenn du in die Muffathalle reingehst, gehst du rechts ins Café. Das ist aber eigentlich bei nur eine sowas bisschen ich größere Bar. Da gebe ich dir vollkommen recht, wenn die Energie ausschließlich nur bei der Band liegt, die übertragen müssen oder auf Publikum übertragen sollen, dann ist das Kleinere natürlich das Bessere, weil du es nämlich mitkriegst. Wenn du wie im Backstage ganz hinten stehst, dann kriegst du natürlich von der Energie, die Band vorne versucht, kriegst du einfach gar nichts mit. Rauszudrücken, kriegst du nicht mehr so viel mit, weil es, ist da einfach die physische Grenze. Deswegen wird es ja, wenn es größer wird, dann kommen die Video-Walls, dann kommt halt Pyrotechnik und sonst irgendwas, damit du auch in den hinteren Reihen irgendwie noch Aha-Momente oder sonst irgendwas erzeugen kannst. Aber wenn du natürlich den Musikern in die Augen schauen kannst und merkst, dass die mit dir interagieren, dass die dich anschauen, dann fühlst du dich ja irgendwie entertained und dann fühlst du dich auch angesprochen. Und das ist natürlich bei großen Sachen für die meisten Leuten einfach nicht mehr zu sehen oder mehr zu erreichen, sondern nur für die ersten 5 Reihen. Und für alle anderen ist es einfach dann verloren. Aber ich sehe noch eine zweite Komponente und die zweite Komponente ist für mich das Publikum. Und je nachdem, was für eine Art Konzert es ist, wenn du da wirklich Publikum dabei hast, die alles so Hardcore-Fans sind, dann hast du da auch eine ganz andere Stimmung in der Bude, als wie wenn das halt einfach so Festival ist und dann genau. Also ich war zum Beispiel, ich war, ach Gott, ich war, Ich weiß es ja nicht mehr. Auf alle Fälle, AC/DC haben damals einziges Konzert in ganz Europa im Zirkus Krone in München gegeben. Im Zirkus Krone? Ja. In dem kleinen Ding? Und das ist doch auch so ein klassisches Beispiel für eine kleine Venue, oder? Ja, grundsätzlich schon, aber da passen halt 3000 Leute rein und nicht bloß ja, 300 oder was. Ja, Mini aber, für AC/DC spielt vor 100.000 sonst ja irgendwie. Aber die Bude hat dermaßen gerockt. Ja, ja. Die haben zwei Zugaben gemacht und nach zwei Zugaben sind die von der Bühne gegangen. Und es ist vom Publikum, es ist keiner heimgegangen. Es sind alle da gestanden und haben eine Dreiviertelstunde lang geklatscht und Zugabe gerufen. Eine Dreiviertelstunde lang im Stehen. Und nach einer Dreiviertelstunde lang sind die Jungs nochmal frisch geduscht im Bademantel von hinten rausgekommen und haben nochmal einen Song gespielt. Sowas habe ich noch bei keinem Konzert davor und bei keinem Konzert danach erlebt. Aber das war wirklich in diesem Ding, die haben halt trotzdem das volle Programm abgefahren. Die haben die große Kirchenglocke bei Hell's Bells unter der Decke gehabt. Die haben bei For Those About to Rock haben die Kanonen vorne drin gehabt halt und war voll den, in diesen Zirkus Krone reingefeuert. Wann war das, Wassel? Mitte, Anfang 2000, ich glaube 2004. Okay. Nagel mich nicht fest, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig auswendig. Aber auf alle Fälle, da hat die Luft gebrannt. Ja, aber da bei AC/DC vor 3000 ist ja der Wahnsinn, ja. Also für mich ist, ich war da ja natürlich nicht dabei, aber für mich eine der besten Live-Konzerte, die ich so mal auf DVD gesehen habe, beziehungsweise bei YouTube gesehen habe, ist echt AC/DC in Buenos Aires. Kennt ihr dieses Konzert? Wo die da in Buenos Aires spielen, das ist auch, da sind auch viele Szenen da aus diesem Konzertmitschnitt, sind auch, AC/DC hat ja den Iron Man Soundtrack auch gemacht. Und du siehst halt einfach, das ist in so einem alten, es wirkt wie ein Kolosseum, wie ein altes. Also es ist ein offenes Stadion irgendwie, ich weiß nicht, was das für ein Stadion ist, ziemlich alt. Und also ich würde schätzen, das sind bestimmt 80.000 Leute drin, wenn es reicht, eher mehr. Also kann ich nicht sagen, kann man bestimmt nachgoogeln, ja. Und da kommt das erste Gitarrenriff und die ganze Meute fängt an zu springen und die springen das ganze Konzert durch. Ich habe noch nie so ein ekstatisches Publikum gesehen. Das ist gesehen. Aber Südamerika, die nicht sind am Arsch, total extrem. Maiden in Rio. Ja, ja. Wo die Fear of the Dark spielen und da sind 120.000 Leute. Die gehen so ab. Das brauchst du noch nicht mal sehen, wenn du allein die Live-Version hörst, stellen sich die Haare auf. So. Und die Leute da so mitschreien. Ja. Aber das ist generell Südamerika. Zum Beispiel der Sänger und Gitarrist aus meiner Band, der ist einer der größten Pearl Jam-Fans wahrscheinlich, der ist auch Mitglied in diesem Fanclub, in dem du die Tournee-Tickets eigentlich immer vorab schon kaufen kannst. Und der kauft sich generell eigentlich immer dann, wenn es eine Tournee gibt, für jedes Land ein Ticket. Für jedes Land? Ja. Und dann das ist ein Freund von dir, das. Ja, und dann fährt er dann quasi mehr oder weniger damit. Und der war auch immer in Südamerika mit dabei und der hat, und was da abgeht, erstens mal, weil die Dinger, die Stadien sind da halt einfach viel größer als bei uns, weil halt Fußball bei denen auch größer oder halt einfach, da gehen einfach mehr Leute hin und das Publikum ist einfach extrem. Mhm. Und Pearl Jam ist jetzt nicht die mega entertaining Band, weil die ja schon eher oft auch mehr depressiveren Sound machen. Ja. Aber da ist einfach, also die machen auch dort irgendwie gefühlt zweimal mehr Shows als in Europa oder in den USA. Pearl Jam fand ich damals, finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Habe ich damals 2000 Rock am Ring, habe ich die gesehen. Mhm. Ja. Waren echt gut. Das Geile ist... Die größte Stadt in der Welt ist übrigens in Pyongyang in Nordkorea. Ja. Also wenn da mal, Karat über sieben Brücken so spielen, sind dann da wirklich alle dabei. Also das Geile ist, was er halt sagt, irgendwie was das Interessante ist, wenn du halt denen auf der Tour folgst, allein die haben 10 Alben, insofern spielen die eigentlich niemals dasselbe Konzert und teilweise sind die Songs, werden auch komplett anders interpretiert. Wenn die Typen mal irgendwie mit dem Venue nicht so ganz in Ordnung sind oder so, dann spielen die ganz andere Songs und die spielen sie auch ganz anders und du wirst eigentlich jedes Mal komplett überrascht. Habt ihr so ein richtiges Lieblingskonzert, wo ihr sagt, das war das beste Konzert, wo ihr wart? Kann man das sagen? Nee. Also ja. Oder Top 3 oder irgendwie sowas. Also das AC/DC-Konzert bei mir war schon auf jeden Fall unter den Top 3. Ich habe die Hosen unter dem Decknamen Rheinpiraten im alten Backstage vor 400 Leuten gesehen, wo Campino in die Menge gesprungen ist, sich zur hinteren Bar durchgeben hat lassen, dann hinten auf der Bar gestanden ist und weitergesungen hat mit Funkmikro. Das war schon auch ziemlich abgefahren. Ja, sowas ist natürlich schon sehr speziell. Und ansonsten viele Sachen, die ähnlich changieren oder rangieren von der Dings her. Das erste Vollbeat-Konzert, wo ich war, das erste Manowar-Konzert, wo ich war, war halt auch hammer gut, einfach weil du auf gar nicht so hundertprozentig drauf gefasst bist, was für, sag ich jetzt mal, Proletenpower da eigentlich auf dich zukommt. Und vom Publikum oder von der Band? Ja, nein, das ist so eine Mischung, das ist so, keine Ahnung, das ist so ein vollkommen übertriebener Männlichkeits- und Heldenkult, den die da aufziehen, und das ist irgendwie, das, du bist irgendwo zwischen Fassungslosigkeit, kaputtlachen und es eigentlich trotzdem in dem Moment total geil finden. Das ist so eine ganz abgefahrene Mischung. Also das war schon auch ziemlich gut. Also bei dir, Jens? Oder Joe? Ja. Ja. Wer willst du? Du hast da so was für Startklare. Ich muss noch überlegen. Also es ist nicht das beste Konzert gewesen, aber es war, ich fand es unheimlich unterhaltsam. Das war, ich glaube, vor 5 Jahren war das Steel Panther. Da waren die noch relativ. War die doch jetzt kürzlich. Da waren die relativ unbekannt und haben auch noch nicht in so einer großen. Jetzt spielen die im Zenit. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo das damals war. Aber Zenit war abgehängt, also bloß halbe Halle. Okay, dann war es nur halb. Aber ich fand die unheimlich. Es ist halt mehr oder weniger Theater, und das fand ich, das hat mir total viel Spaß gemacht. Die haben da richtig so 80s Glamrock abgezogen. Oder? Das ist halt, also die sind ja eigentlich, die sind entstanden aus einer Coverband. Mhm. Die spielen halt, die haben halt früher einfach 20 Jahre lang in Las Vegas Covers gespielt, von den 80er Songs, und haben sich halt dann gedacht, naja, probieren wir halt unseren eigenen Hair Metal auch mal ein bisschen. Und den haben sie halt gut ausstaffiert, indem sie halt sehr, sehr übertreiben. Mhm. Und es kam halt extrem gut an. In den USA, und dann kam das halt irgendwann mal hier rüber. Also was ich bei denen faszinierend finde, ist, dass da trotz alledem, also wenn du dir mal die Texte genau anhörst, also ich habe wenig Bands bisher gehört, die so quasi Frauen erniedrigen und verachten sind, trotzdem sind 2/3 von diesem Konzert sind Frauen. Ja, ja, weil wer dem ganzen Konzert wirklich Titten raus. Also das ist, es ist nur 20, 30 Mal auf dem Konzert. Es ist voll, ernsthaft. Aber wirklich, die holen wirklich die Titten raus. Also das ist von vorne bis hinten. Und trotzdem die Texte so frauenverachtend. Ja, klar, aber das nur ist so, halt, ich meine, die verarschen. Textzitat, I'll kiss your mouth even after you swallowed my load. Yeah. Ja, also oder, da muss ich dann mehr auch nicht mehr dazu sagen. Ja, verachten, das ist jetzt aber nein, nicht. Aber da gibt es so irgendwie Fakt. Naja. Postfaktisch, ja. Wieso? Du sollst schlucken und das ist okay, aber dass ich dich hinterher noch küsse, ist das wirklich eine Leistung von mir. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also, aber die Leistung hast du jetzt rein interpretiert. Naja, wie auch immer. Also das jedenfalls, die Texte sind generell immer nur sexuell auszulegen. Also die sind nicht nur auszulegen, nee, sondern sind explizit. Da gibt es keine Metaebene, ja genau. Da gibt es keine Metaebene, die sind explizit, da geht es immer nur ums Ficken. Ja. Und halt, aber halt so platt und dämlich, dass es halt einfach offensichtlich einfach nur eine Übertreibung ist. Und das ist halt lustig. Und der Bassist, der ist immer so übertrieben homosexuell bei der ganzen Sache. Irgendwie, das finde ich ja total geil. Ja, ja. Und den veräppeln der ist sie. Homo und metrosexuell. Und metrosexuell, ja. Und den veräppeln sie immer irgendwie während der ganzen Zeit und so. Also das macht er aber selber. Der steht ja, klar. Jedem Lied auf der Bühne, hält sich den Spiegel hin und dann föhnt sich die Haare nochmal, zieht sich die Lippen nach und so. Ja, es ist halt Theater. Es ist wirklich, es ist ein Hair-Metal-Theater und das ist total entertaining. Okay. Also, und die Mucke ist gut, also die ist professionell extrem gut. Okay. Da kann man nichts dagegen sagen. Der Gitarrist steht dann auf der Bühne, spielt irgendwie 20 Minuten irgendwie geiles Solo. Hau rein. Ja, und das ist echt gut. Aber ich muss einfach lernen, mich ein bisschen zurückzuhalten. Ja, wird auch mal echt Zeit. Jetzt pass auf. Ja? Ich kann dazu einen Podcast empfehlen. Okay. Sexvergnügen. Aha, was ist das? Da reden einfach zwei Mädels über Sex. Aha. Und boah, ist der explizit. Ich kann mir den nicht ich kann mir den nicht anhören. Warum? Geht's um? Es geht um alles. Es geht und zwar aber auf so eine direkte Weise, oder? Entscheidend ist immer wie. Nee, nicht direkt, sondern so eine selbstverständliche Art, wie die über Analsex reden in diesem Podcast, ja? Die Frage ist immer, wie schauen die aus? Da. Oh ja. Na gut. Also ich, ganz ehrlich, ich kann mir den nicht anhören. Ich habe es jetzt mehrfach probiert, aber es geht einfach nicht. A lot of China. Ja, aber damit, China, ja. Ja, aber da schau mal. Somit machst du wahrscheinlich auch einfach die Titel allein. Masse. Wann und warum schlafen Frauen mit ihren Ex-Freunden? Na, was das Frauen, ist, jetzt, das was ist Frau, aber mit der Mädchentitel. Was Frauen ja, in Pornos mögen und was nicht. Aber die haben doch wahrscheinlich irgendwie Milliarden Downloads, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann's dir nicht sagen. Bestimmt. Die haben schon so ein professionelles Fotografen-Cover, also ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Machst du weiter mit nicht so viel. Ja, genau. Also, aber jetzt, genau. Also, was sind denn da? Also, das war jetzt dein Top-Konzert. Das war jetzt dein Top-Konzert. Nee, es kann, habe ich ja gesagt, ist nicht mein Top-Konzert. Ja. Aber es war beeindruckend. Es war, ich habe davor noch nie sowas in dem Art und Weise gesehen. Also, so. Mehr Theater und Konzert in einem. Und die Musik war zwar schon im Vordergrund, also weil sie halt auch gut ist, aber trotzdem war das Entertainment, der Entertainment-Faktor so hoch. Bei mir ist aber nach wie vor leider, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich so jung war und deswegen einfach da das komplett anders sehe, ist immer noch dieses Konzert. Michael Jackson. Nee, von Guns N' Roses Abschluss der Welttournee 93, da war ich 12 Jahre alt im Olympiastadion. Ja. Ich glaube, ich kann im Nachhinein einfach nicht mehr beurteilen. Ich weiß noch, dass der Sound nicht so geil war, weil der nämlich immer die Runden gedreht hat. Und du hörst halt einfach immer alles doppelt. Ja. Ich weiß noch, dass in der Vorgruppe, glaube ich, Skid Row war und das fand ich ziemlich abgefahren, weil die ganzen Skaterpunks so dermaßen abgegangen sind und ich war halt 12 Jahre alt, ich war winzig klein und das war halt für mich einfach das krasseste Erlebnis. Wem warst du da mit deinen Eltern, was? Nee, mit dem Vater von einer Freundin von mir und das war brutal, also im Nachhinein und da kommt halt, weil ich glaube ich einfach das nicht richtig bemessen kann. Ja, ja, aber es ist kommt einfach danach. Fand ich Konzerte immer geil, aber ich habe sie immer an den Maßstab gehalten. Ich kann diesen, also das kann kein Maßstab sein, weil ich den, glaube ich, nicht setzen kann, so objektiv, weil ich zu klein war, um das zu verstehen, wie ich das jetzt einkategorisieren würde. Wäre ich damals 16 gewesen oder 20, wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Ja, ja. Dann könnte ich sagen, ja, die waren die ganze Zeit besoffen auf der Bühne oder was auch immer, die haben das verkackt oder was auch immer. Das habe ich aber da in dem Du fandest es einfach nur geil, ja. Ja, ich fand es einfach nur geil. Mhm. Also ich kann meine Top 3 tatsächlich nennen. Nummer 3, und zwar in aufsteigender Reihenfolge jetzt sozusagen, ja. Also Nummer 3 war Jan Delay auf dem Tollwood, das war Mercedes Dance. Mhm. Das war Hammer, da war es brutalo heiß, aber alle sind abgegangen wie nochmal was. Nummer 2 war tatsächlich mein erstes großes Hip-Hop-Konzert, das war Freundeskreis, ich glaube 2000 oder 99 in der Reithalle. Wie heißt die Reithalle? Oder ist die Tonhalle? Reithalle. Also Reithalle ist die im Englischen Garten in Schwabing. Ich glaube, die Tonhalle gab es da, glaube ich, noch gar nicht. Na, auf jeden Fall das hier hinterm, da hier in der, also Maxvorstadt Schwabing. Wenn du die Dachauer Straße also hochfährst. Tonhalle ist doch hinterm Volks. Okay, ich meine Reithalle. Ist egal. Das war das Zweitbeste und das Beste war tatsächlich, habe ich gerade schon gesagt, da war ich so beeindruckt tatsächlich von dieser, wie klein das ist und wie das abgeht. Und vor allen Dingen, die Vorband war so geil. Das war nämlich Edgar Wasser und dann kam danach noch Blumentopf und dieser Edgar Wasser, der hat mir bis zu dem Zeitpunkt, ich kannte den nicht, und der hat sich da vorne hingestellt, hat eine Dreiviertelstunde gerappt, wie, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und ein junger, leicht korpulenter Gott. Text wie ein Buddha. Ja, ja. Wie ein Buddha. Nee, ohne Scheiß. Also Texte bis zum Umfallen. Ich war da mit dem Ide, glaube ich. Wir haben uns echt angeschaut, das gibt's doch gar nicht. Wieso kennen wir den Typen nicht? So, ja. Genau, und dann kam irgendwie Blumentopf und die machen halt immer 3 Stunden Vollgas, ja. Mhm. Warum Zenit 3 Stunden? Bitte? Warum Zenit jetzt 3 Stunden? Ja. Wer war da Vorband eigentlich? Die haben direkt um 9:30 angefangen und haben um 9:45 aufgehört. Also das ist gerockt. Ja, ja. Ich frage mich bei denen jetzt leider immer so ein bisschen, was macht die arme Tourband jetzt? Das sind doch nur 3 Leute. Das sind doch professionelle Musiker. Der Flo Laber. Ja, aber was macht der denn sonst? Weiß ich nicht, keine Ahnung, was der so treibt. Ja, aber die waren doch auch so nicht dauernd auf Tour. Naja, aber der hat schon, ich glaube, die haben schon, die waren schon alle zwei Jahre. Mehr oder weniger, mehr oder weniger haben die da schon davon gelebt. Also zum großen Teil. Naja, zum großen Teil ist das schon was. Wenn du halt irgendwie die Konzerte spielst und du bist immer dabei, hast du schon mehr oder weniger als Musiker. Ja, aber die haben, weißt du, die haben alle zwei, jetzt am Schluss alle drei Jahre mal ein Album rausgebracht und sind dann sozusagen das Jahr drauf, also im Herbst immer unterwegs gewesen und dann im Jahr drauf halt noch die Festivals. Also glaubst du nicht, dass die damit gerechnet haben, ein Einkommen zu haben? Naja, doch, Jahr. Natürlich schon. Weil aber die sind jedes Jahr auf Festivals gefahren. Ja, die sind jedes Jahr. Ja, klar. Und ich meine, da ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute man da bezahlen muss. Ja, also ich meine, die sind zu fünft plus die drei Leute von der Band, dann macht noch irgendwie jemand den Live-Mix und die. Genau, und wer macht eigentlich den WM-Rückblick? Ja, genau. Ja, aber da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja. So, Kai, jetzt noch deine. Ich kann es auch nicht so genau auf Top 3 oder so runterbrechen. R. Kelly. Also vielleicht R. Kelly in der Frankfurter. Oh, das war das schlimmste Konzert überhaupt. Das war in Köln. Ey. Köln war das. Bin ich meinem Bruder zu Lübe hingefahren. Wer geht denn überhaupt zu gemacht. Kelly, also mein Bruder, blutjunger Teenie, 14, 15 Jahre. Ey, R. Kelly, so coole Sau und so. Das war, also, das war noch bevor klar war, dass er mit... Dass er gerne 14-Jährige anbietet. Und ich, großer Bruder, der ich bin, sagt, naja gut, komm, dann kriegt der kleine Scheiße zum Weihnachten halt irgendwie so eine Karte für den schwulen R. Kelly. Und dann musst du ja dann auch mitgehen, ja. Schwul ist er, das wissen wir. Und dann bin ich mit dem dann da zu R. Kelly gefahren, er hat noch irgendwie einen Kumpel im Handgepäck gehabt und dann sind wir in diese Konzerthalle da rein, Köln, weißt du, wie heißt das, großes Stadion. Die Karte war wahrscheinlich nicht gerade günstig. Nee, ich glaube, ich habe damals umgerechnet 80 Mark oder 80 Euro oder sowas bezahlt pro Karte. Was? Dann war da irgendwie so ein. Der war der Top 10 Interpret. Ja. Also ich, das weiß ich noch ganz genau, weil ich musste es, glaube ich, selber bezahlen. Guns N' Roses hat mich 62 Mark gekostet. Ja, gut. Wir reden jetzt Anfang der 2000er, ja. Und das ist jetzt 10 Jahre nochmal weiter. Auf jeden Fall kam dann irgendwie so ein Spacko deutsche Hip-Hopper vorneweg, also richtig schlecht, irgendwie so einer von 3P oder irgendwie sowas, ja. Und dann hieß es, ja, jetzt kommt der R. Kelly, okay, R. Kelly kommt und macht hier und singt da seinen Kram. Ich hasse die Musik. Nach einer Dreiviertelstunde sagt er doch da alles ernstens. Ja, oh, ich hab keinen Bock mehr. Ihm wird's nicht so gut gehen, er wird dann jetzt heute Schluss machen. Ich so, was? Was? Nee, Mann, du bleibst jetzt da. Ich hab bezahlt. Tanz, du Affe. Ich so, was? Du willst mich ja wohl jetzt hier verarschen? Mein Bruder saß da so, also er findet heute auch nicht mehr R. Kelly gut, aber damals, der war 14, das war bei dir ganz Roses, ja? So. Ich so, was ist wenn die ihre Show nicht gebracht hätten, wäre ich auch durchgedreht. Das gibt's doch gar nicht. Naja, also das war so ein Negativbeispiel. Aber bei Top-Konzerten, die ich jemals gesehen habe, würde ich vielleicht so ein bisschen kürzlich und dann schon länger her kategorisieren. Kürzlich, was mich echt umgehauen hat, und Wastel, du warst auf dem gleichen Konzert, wir wussten es noch nicht. Deichkind waren Wastel und ich beide dieses Jahr unabhängig voneinander. Wir haben uns auch nicht gesehen in Augsburg bei Deichkind. Ja, weil du so gut verkleidet warst. Ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir da hingegangen sind. Ich habe mir vor die aktuellen Alben kannte ich am Rande mal gestreift. Also ich war wirklich nicht, aber die haben eine Show da abgezogen und da war eine Stimmung in der Bude. Leck. Mich ist ja auch eine Partyband. Aber es ist halt auch mehr Theater. Aber es war einfach, es war so bombastisch geil gemacht. Aber das ist ja auch das Gute. Aber es war, also aber ja, so gut gemacht. Das war ja nicht schlecht. Ganz ehrlich, das hat was Künstlerisches gehabt. Ja, also nicht Theater in dem Sinne, das ist so mit, also das hatte echt künstlerischen Aspekte. Also das, aber die haben hat halt mich auch, total umgehauen. Die haben schon auch, also im Gegensatz zu Zielpenter, haben halt Deichkind schon auch wirklich was zu sagen. Also inhaltlich. Ja, das, ja, aber nicht unbedingt immer. Nee, nicht unbedingt immer, das also ist klar. So aber Steve Penter halt nie. Ich habe Bock auf Saufen und sowas, ich meine das jetzt nicht und nein, aber das ist schon klar. Aber also das war so in jüngerer Zeit so eins der besten Konzerte, die ich gesehen habe. Dann ein Konzert, wo ich total überrascht war. Also ich war 2000, war ich bei Rock am Ring. Und es war ein extrem guter Rock am Ring. Das war freitagsabends, waren erst Bush, dann kam Oasis. Oasis war ich mega enttäuscht, dann kam Pearl Jam. Und sonntags ging's los und da war ich von mehreren mega überrascht. Nachmittags waren irgendwie alle möglichen Bands auch nicht schlecht. Und dann sind um 6:30 die Eurythmics auf die Bühne. Annie Lennox. Ja. Aus den 80ern. Aus den 80ern. Direkt auferstanden. Aus den 80ern. Jetzt zurück. Gehört jetzt nicht zu meinen, Top-Konzerten. Das ist nur einleitend gesagt. Aber ich fand die echt beeindruckend, weil die standen da vor 80.000 Leuten, er mit der Gitarre, sie mit dem Mikro und haben die Show gerockt. Ja. Aber das Highlight an dem Abend war, und da war ich total überrascht und seitdem bin ich da großer Fan, Sting. Sting hat da live gespielt, hat da auch viele alte Police-Hits gespielt und ganz ehrlich, was mich an dem total umgehauen hat, war, was mich an dem umgehauen hat, war, wie gut das geklungen hat. Das war echt der Wahnsinn, ja. Den fand ich, der Basel ist jetzt ganz schlecht, ja. Man kann, also ganz ehrlich, das Ding ist wie Phil Collins, den kannst du schon anhören, aber ich gehe nicht zum Phil Collins-Konzert, ich gehe zum Sting-Konzert. Das ist ein bisschen wie Reste ficken, oder? Ach komm, Nein, ich würde es nicht mal unter dem Aspekt sehen, aber das ist irgendwie so. Nur unter dem Aspekt. Das war ja auch eher Zufall, ja. Ist immer noch einleitend. Du warst ja bei Rock am Ring. Ich war bei Rock am Ring. Achso, das ist noch einleitend. Ja, das Konzert, was mich da umgehauen hat bei dem Rock am Ring, war sonntags Rage Against the Machine. Ja, okay, gut. Das hat mich einfach so dermaßen weggeblasen. Jetzt hast du auch den Mastel wieder. Ja. Wann? Einigermaßen. Wann 2000. Da bist du aber auch rausgegangen mit zwei gebrochenen, verschobenen Nase, oder? Da gab's sie noch, ja. Also, das war Rage Against the Machine. Und das andere Top-Konzert, was ich jetzt eben, das, was so mittendrin war, also das eine war ganz am Anfang, war das, was ich eben sagte, Beatsteaks in Helsinki vor 300 Mann. Das war einfach super gut. Die habe ich insgesamt dreimal gesehen. Es war dreimal Bombe, aber Helsinki war das Highlight. Aber Rage Against the Machine, boah, leck also, mich am die Arsch. Stehen zum Beispiel bei mir auf der Liste der Bands, die ich gern gesehen hätte. Ja, das ist bei mir AC/DC, die ich unbedingt mal sehen will. Und das ist, habe ich auch keine Hoffnung mehr, ja, dass ich die nochmal sehe in dem Line-Up, ja. Wieso? Ja, weil der Brian Johnson, der Sänger, halt mehr oder weniger taub ist und die sind dieses Jahr mit Axl Rose auf Tour gegangen. Ich weiß also, auch nicht. Ich war jetzt dreimal bei AC/DC und ich werde auch nicht nochmal hingehen. Also das ist irgendwie, die machen halt, also beim ersten Mal sind die wirklich Bomben. Das ist, kann man nichts sagen, aber beim zweiten Mal ist es halt wie beim ersten Mal. Also ja, nur schlechter. Also ohne das Euphorische, weil du eigentlich ein bisschen weißt, was kommt. Aber die machen halt den gleichen Stiefel und beim dritten Mal machen sie wieder den gleichen. Ist ja in Ordnung, zahlt sich für die ja aus. Ja, ja. Ganz ehrlich, die sind halt zu einem, professionelle. Wer zu einem ACDC-Konzert geht, will auch das sehen. Nichts an. Oder, oder um Angus Young da zu zitieren, wenn du nicht nach 15 Sekunden weißt, dass es ein ACDC-Song ist, ist es keiner. Ja, und genau darauf läuft die Sache. So Leute, ja, das ist halt auch das, was halt sehr, sehr unüberraschend ist und deswegen. Ja, klar, ist das halt, ist keine innovative Band, aber es geht halt geil, einmal zu sehen. Und ich muss sagen, das letzte Album fand ich wieder relativ gut, ja. Das war halt wirklich, das war halt wieder AC/DC auf die Fresse gut, ja. Das ist aber trotzdem dabei, weißt du, ab dem ersten Song, ja, wirklich nach 15 Sekunden, weißt du, du bist im AC/DC, du weißt, was kommt und das ist ja per se nicht schlecht, aber es ist auch nicht überraschend. Nee, ich wollte das Thema jetzt ja eigentlich abwürgen, aber ich glaube, wir können es nicht einfach abwürgen. Ich will jetzt nochmal ein neues Kapitel aufschlagen. Ändert sich euer Musikgeschmack noch radikal? Ja. Was heißt radikal? Also kann man euch langweilen, wenn AC/DC genauso klingt wie vor drei Alben oder vor fünf oder vor sieben? Ich höre die neuen Alben nicht mehr. Oder ich höre mal rein. Halt, keine Ahnung, irgendwie Lieblingsband, Dollar Lieblingsband. Geh doch mal, Ich glaube, dass ein Radler, bitte. Nicht grundsätzlich dass es sich kurzfristig verschiebt. Also ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich war jetzt letzten Freitag war ich mit dem Tino, auf der 90s Party im Court. Yeah. Und das ist echt, die haben da der Reihe nach Sachen gespielt, wo ich eigentlich gedacht habe, die sind durch die Genfer Konvention verboten worden. Do what you want, but don't forget ja, und das sind auch die harmlosen Sachen. Das ist echt, das sind auch so Sachen wie Hey, let's fly to Ibiza und Max, don't have sex with your ex und so ein Scheiß. Wo du dir echt denkst, das hatte ich komplett aus meinem Gedächtnis komplett rausgestrichen. Und trotzdem, das gab es. Oh und trotzdem mein war Gott. Das an diesem Abend, gut, wir sind da beide schon, sag ich jetzt mal, leicht angetüdert hin, aber. Sonst geht's ja auch wahrscheinlich. Aber trotzdem, nicht, wir waren bis 4:30 in der Früh waren wir dort. Die haben, fuck. Die haben die Bude zugenebelt. Du hast, also ich sage jetzt mal, ein Drittel des Abends hast du überhaupt nichts gesehen. Und es war trotzdem irgendwie witzig. Wo ja. ich jetzt im normalen Leben sagen würde, nie, nie, nie. Es kommen jetzt auch wieder irgendwie diese, also so eine 90s-Party, Dings da in die Olympiahalle. Überall, wo die das so den Scheiß. Ich sage, nie, nie, nie im Leben gehe ich dahin. Das tue ich mir nicht an, das schaue ich mir nicht an. Fällt komplett aus. Ich will nichts davon hören. Aber da, an dem Abend, war das irgendwie witzig und es hat dann gepasst. Gut, dazu beigetragen hat, dass wir zufällig um 2:30 den Mattes und so getroffen haben, die zufällig da auch hingegangen sind. Das hat natürlich dazu beigetragen, aber na, ich meine, das macht ja, ich meine, sowas finde ich. Irgendwie so ein bisschen so ein Geständnis, das du gerade geliefert hast. Ich finde, das kann man sich schon antun. Ich meine, das kann ja auch lustig sein, einfach so. Also ich glaube, also wenn man mal rein musikalisch betrachtet, bist du immer der, der du bist, dadurch, durch das, was du gewesen bist. Was? Ja, auf jeden Fall. Du musst immer wissen, was schlecht ist, damit du weißt, was gut ist. Ich meinte mit was nicht, erklär's mir, sondern ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das überhaupt jetzt aufgebaut wurde, grammatikalisch. Weil er sagt, das war jetzt eine Offenbarung von mir. Deswegen, also wenn ich früher nicht das gehört hätte, was ich früher gehört hätte, wüsste ich heute nicht, dass ich das, was ich früher gehört habe, eigentlich nicht mehr hören kann. Hm. Also richtig. Also ich. Gibt's mal ein Wasser oder hier? Also der Musikgeschmack, ob er sich grob ändert, weiß ich nicht. Ich habe früher schon noch viel Hip-Hop gehört in den 90ern, was ich mittlerweile eigentlich fast überhaupt gar nicht mehr tue. Fast. Aber würdest du heute noch den alten 90er-Hip-Hop hören? Weiß also hörst du ihn heute noch, sagen wir es so? Ganz so eine alte Wu-Tang-Clan, ja? Enter, ja, das schon Enter the Wu-Tang? Ab und an. Trap Called Quest bringt ein neues Album raus. Wer? Tribe Called Quest. Ja, aber ich glaube, das interessiert mich auch nicht mehr. Also irgendwie, also das finde ich dann irgendwie schon gar nicht mehr interessant. Für was ich mich dann schon eher interessiere mal, es gefällt mir zwar jetzt nicht so extrem, dass ich mir das irgendwie ständig anhören würde, ist so, wie hat sich der Hip-Hop überhaupt verändert, aus Interesse halber, ja? Weil ich ihn ja in den 90ern gehört habe. Was ist denn das heute? Hm. Weil ich finde jetzt, keine Ahnung, Rockmusik hat sich hat halt in den, weiß ich nicht, in den 70ern schon angefangen, sich aufzuspalten in 20 Millionen verschiedene Richtungen. Selbst Metal und was auch immer. Da gibt es einfach so viele Genres, die sich immer wieder aufspalten können. Deswegen gibt es da, deswegen kannst du immer sagen, naja, ich höre halt Rock oder ich höre Metal, weil du kannst da alles hören, weil da gibt es, selbst in den letzten 30 Jahren hat sich da einfach viel getan. Aber Hip-Hop ist einfach irgendwie so gefühlt so für sich selbst, will das so paradigmisch sein, ich bin true und alles andere ist irgendwie scheiße und das, was jemals war, irgendwie, also da kannst du irgendwie nicht so mitwachsen, habe ich so das Gefühl. Also für mich gefühlt. Entweder hörst du das, was du halt in den 90ern von Wu-Tang kanntest, fandest du geil und genau den Sound findest du heute noch geil, weil den neuen Sound, Trap oder sowas, mit dem kannst du nichts anfangen. Mhm. Bei Rock ist es so ein bisschen anders. Das hat schon immer angefangen, sich so ein bisschen in verschiedene Richtungen mehr aufzuspalten und du kannst da viel breiter mitwachsen. Kannst dir das anhören und weiß ich nicht, das ist auch in sich nicht so. Ja, aber auch im Rockbereich gibt es Sachen, wenn du jetzt tendenziell sagst, ich höre Rockmusik, gibt es trotzdem Sachen, die kannst du einfach de facto nicht anhören und es gibt Sachen, klar, die kannst du sehr gut anhören. Aber bei Rap ist es irgendwie, für mich gefühlt ist es viel, viel pragmatischer aufgesetzt. Da gibt es entweder das oder es gibt das. Nee. Und du kannst da irgendwie nicht mehr raus. Ja, ich glaube nicht, dass das. Ich glaube, das Problem bei Hip-Hop und Rap ist einfach diese Nähe zur Popmusik. Mhm. Ja? Und ich finde, so Rock'n'Roll im Allgemeinen hat sich einfach ganz klar von vornherein als Alternative zum Pop entwickelt. Ja? Echt? Und habe ich jetzt nicht das Gefühl, eigentlich. Für mich ist es auch Pop, aber purer Pop. Du musst halt schauen, bist du. Ich habe jetzt. Naja, nein, worauf ich hinaus will, ist, du hast, glaube ich, als Rock'n'Roll-Band. Je nachdem, was du für ein Genre bist, hast du kein Problem damit, erfolgreich zu sein. Ja, wenn du als Hip-Hopper erfolgreich bist, bist du sofort in dieser Bravo-Schiene. Naja. Du hast doch, ganz ehrlich, du hast doch als Rockband, genauso wie du als Hip-Hop-Interpret bis zum gewissen Grade, den richtig großen Erfolg hast du chartstechnisch gesehen, nur wenn du das irgendwie so eine schleimige Schnulze raushaust. Schau dir jetzt mal aktuell an, Disturbed. Die covern jetzt halt hier Sound of Silence. Von Simon & Garfunkel. Boah. Das ist an und für sich kein schlechtes Lied, aber davor hat im Radio sich keine Sau für Disturbed interessiert. Jetzt wird das Ding rauf und runter gespielt. Ja, allein mit einem Cover erfolgreich zu werden, ist ja echt armselig. Sei es drum. Entschuldigung, es geht einfach nicht. Egal wer, schau dir, was weiß ich, nimm dir dann von mir aus, was weiß ich, Poison, Every Rose Has Its Thorn oder weiß der Geier. Wenn du hoch rauskommen willst, musst du irgendwie so eine Schnulze raushauen. Naja, aber damit andere haben das nicht gemacht. Ja, aber die sind auch nie Charts platziert worden. Das stimmt doch gar nicht. Naja. Das stimmt doch so überhaupt gar nicht. Aber nicht auf die dauerhafte Geschichte. Ja, was heißt dauerhaft? Ja, schau mal bei den Scorpions. Schau doch mal die frühen 90er an. Drei Sachen schau doch mal die frühen 90er an. So ein Phänomen wie Nirvana oder sowas. Ich meine, hör dir das mal an, was die gemacht haben. Das hat ja mit dem, was normalerweise irgendwie Pop gewesen war zu der Zeit, überhaupt nichts zu tun. Aber waren Nirvana mit der Single erfolgreich oder waren sie mit dem Album erfolgreich oder interpretieren wir das jetzt halt rückblickend? Dass das eigentlich dadurch, dass sie sich über die ganze Dauer, sage ich jetzt mal, mit diesem Hit gehalten haben, interpretieren wir das, als dass es ein Charts-Erfolg war. Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, die waren mit beiden erfolgreich. Also Nirvana war immer voll und auf allen Ebenen erfolgreich. Ja. Nur mit dem ersten Album nicht. Das Interessante bei Nirvana ist aber, dass die... Das zweite hat gezündet. Das erste Album war ein Flop. Ja, klar. Aber das Interessante bei, also mussten die sich entschuldigen und rechtfertigen, dass sie erfolgreich sind? Nee, oder? Doch, er hat es immer gemacht, weil er sich selber gegenüber. Ja, weil er das nicht gut fand. Naja. Aber das mussten sie nicht. Ja, Hip-Hopper, im amerikanischen Bereich. Aber das ist doch auch so interessant. Wieso? In der Toilette gibt es Tücher. Jens, du als Hip-Hop-Experte hier in der Runde. Oh Gott. Ihr macht es immer schlimmer. Was ist denn da los? Hilfe! Hilfe! Das ist ein bisschen wie so ein Marshmallow. Man muss ja so sagen. Der Kai hat hier gerade sein Bier. Ja, macht hier extreme Bierspielchen. Ja, Jens, aber heiße Hausfrauen aus deiner Nähe stehen auf extreme Bierspielchen. Du als Hip-Hop-Experte. Ja. Was für ein Problem hat der deutsche Hip-Hop überhaupt mit dem erfolgreich sein, weil der amerikanische hat es überhaupt halt einfach nicht. Zu schnell. Gehört es dazu, ja, weil dass du erst anerkannt wirst, wenn du erfolgreich bist. Ja. Ansonsten nimmt dich keiner ernst. Naja, das würde ich so auch nicht sagen, aber es ist natürlich mehr oder weniger schon. Also Hip-Hop an sich als Subkultur, die ist anders, ja klar. Nein, Moment. Die hat ja immer diese Aussage, ich komme von ganz unten und will nach ganz oben. Ja. Ja? Also sozusagen die Suche nach dem fetten Escalade und großen Penissen und Frauen mit dicken Täten. Genau, richtig, ja. Dicken Ärschen. So. Klar, das ist da drin angelegt, ja. Und gleichzeitig trotzdem musst du dich dann, wenn es da mal hinhaut, musst du dich sozusagen diesem, du bist nicht real geblieben. Aber nur in Deutschland. Du bist nicht mehr Street. Oder nicht? Also ich habe neulich, ich habe mal neulich die US-Charts-Platzierung seit 85 Mal angeschaut und da ging es also darum, sag ich jetzt mal, wer die meisten Wochen in den Charts war. Und auf Platz 1 war mit unglaublichem Abstand Mariah Carey mit fast 80 Wochen. Und auf Platz 2 war Usher. Und Usher hat genau ein gutes Jahr gehabt und hat damit in diesem Jahr 40 Wochen Charts Nummer 1 gehabt. Ja, oder was? Boyz II Men ist wahrscheinlich noch. Und Boyz II Men ist auf 3. Ja, genau. Und das ist. Und Boyz II Men, die haben auch, glaube ich, keine einzige True-Hip-Hop-Geschichte irgendwie draußen gehabt, die Charts zu sehen. Boyz II Men war ja auch nie ein Hip-Hop-Band. Nur irgendwie so Schmulzen-Mister. Klar, Boyz II Men hat Riesenhits gehabt. Mega. Nein, da hast du schon recht. Nee, so. So extreme Schnulzen natürlich dann schon. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass ich trinke dieses. Boah, ich glaube, es gekippt. Ich trinke dieses Explosivbier nicht. Was ist das denn hier, was das der da macht? Ist das. Der bringt da irgendwas mit. Es ist dunkelschwarz, was so ein Porter normalerweise sagt. Weil schon, wenn du das ein bisschen übertreibst, dann Schau mal, jetzt schon wieder. Also, du lernst doch nicht aus deinen Fehlern. Nein, ich habe hier ganz wenig. Aber was hast du denn gemacht? Hast du aus der Guinness-Dose hier die Gaskartusche geklaut? Ich glaube, das ist ein ganz normales Porter. Sagte. Es ist explodiert, dann habe ich etwas eingeschüttet. Aber das ist auch von 2004. Was? Liebe Hörerinnen, wir schauen dem Kai zu, während wir hier unser Podcasting-Equipment mit Porterbier voll tränzt. Was ist das? Hartes Zeug. Also, ich weiß jetzt schon, es schmeckt ihm nicht. Nee, das ist halt echt. Dürfte ich mal auf das MHD schauen? Das ist Ende 2016. Wir sollten dazu auch Porterhouse also hören. Wo stand's? Da. Mindestens haltbar bis Ende 2016. Okay. Also, wir sind noch voll im Soll. Apropos voll im Soll, ich möchte übrigens mal anmerken, dafür, dass wir am Anfang gesagt haben, wir haben kein Thema, haben wir jetzt 2 Stunden rumgebracht. Ohne Thema. Ohne ein Thema abzuhören. Deswegen sage ich doch immer. Bringt doch gar kein Thema mit. Wir unterhalten uns. Also, jetzt will ich ja nur kurz was festhalten. Wir trinken jetzt von Ale Mania ein Porter. Und zwar jeder nur einen kleinen Schluck. Ich bin gespannt, das ist echt eine harte Nummer. Das ist schwarz wie die Nacht. Das ist wirklich schwarz wie die Nacht. Also, es sieht eigentlich aus wie ein Espresso. Das stimmt, ja. Jetzt. Prost. Ja, Prost. Und zwar? Achso, ja. Und zwar es riecht sehr... Porter. Wie ein kalter Espresso ausschaut. Ja, es ist ja Porter, soll ja manchmal so ein bisschen nach Kaffee schmecken. Das schmeckt sauer. Ja, aber es ist mindestens Ende 2016. Schmeckt trotzdem sauer. Aber dann soll das aber so sein. Du trinkst das jetzt, das muss so. Auch ganz hinten Rauch schon, so ein bisschen rauchig. Ja, so ein bisschen Espresso-Rick. Ja. Also ich hatte letztes Mal Blaugrad, das war 2010 abgelaufen. Das hat nicht so sauer geschmeckt. Ach komm. Blaukraut bleibt Blaukraut. Es ist schon sauer. Bleibt Brautkleid. Aber es ist schon Porter. Sauer, aber das ist beim Porter, kann das schon mal schnell passieren. Weiß halt. Dunkel ist. Beim Porner. The Porner. Also ich hätte jetzt bitterer erwartet, als es ist. Ja, ja. Wenig sauer, also weniger sauer, mehr bitter. Ich muss noch mal ein bisschen hier Putzzeug holen. Aber. Du hast doch den. Was ich mag, du hast doch den Nocturnus vom ja. Riegel auch bei dir schon mal daheim gehabt. Der ist noch da, den hatte ich überlegt mitzubringen, aber ich wollte 2 verschiedene. Deshalb, ich hatte erst überlegt, ob wir das Porter und den Nocturnus trinken. Den Nocturnus trinken wir das nächste Mal. Ja, weil der ist halt auch ungefähr, also so. vom Schwärzegrad her ist der halt wirklich auch so, aber der ist so dunkelst schwarz. So leicht das Kaffee hinten raus, fand ich, merkt man schon. Ja, ich absolut. Persönlich. Ja. Finde ich aber gut. Ich finde das auch gut. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich würde jetzt da kein ganzes... du würdest da kein Fass aufmachen deswegen. Ein Fass würde ich jetzt auch nicht deswegen aufmachen. Ja. Aber finde ich eigentlich sonst nicht schlecht. Absolut korrekt. Porti Porter finde ich ja grundsätzlich immer nicht so schlecht. Porti? Ja. Dann lass uns doch mal hier die Chance nutzen, von der Musik wegzukommen. Was? Und hin zu den Lebensmitteln. Ja. Der Wastel hat nämlich auch was total Männliches gemacht. Er hat ein Schwein geschlachtet. Ja, fast. War knapp davor. Da hätte ich vorher schon fast eingehakt. Weil du jetzt sagst, total männlich. Es war eine sehr gemischte Gruppe. Also auch, nicht auch, aber ich sage jetzt mal fast halb Männer und Frauen an Teilnehmern da dort. Es waren auch Männer dabei, die halb Frauen waren. Glaube ich jetzt gar nicht so unbedingt. Aber es war, ich war gestern beim Hermannsdorfer auf einem Innereienkurs. Mhm. Und bin da eigentlich, also ich bin da sehr interessiert hingegangen und war gespannt, ob ich selber für mich irgendwie da jetzt so richtig was rausholen kann. Und ich war aber im Hinterher. Da kann man so einiges rausholen aus so einer Sau. aus der Innereien. Stimmt. Ich war voll und ganz überzeugt und begeistert hinterher, weil ich, also erstens mal war es vom Konzept her gut aufgezogen. Entschuldigung, ja. Aber das war echt hart, das den Töfischer hat es gerade so richtig, den Töfi hat es gerade so richtig gebeutelt. Geschüttelt. Also das Gläschen gekippt. Hast du nicht gerade noch gesagt, du fühlst es ganz gut eigentlich? Ja, doch, aber es war ein bisschen viel, so ein großer Schluck aus dem Stammball. Vorher fragt er noch, ob man seine Meinung irgendwann im Leben ändern kann und dann so rucki zucki. Naja, jetzt muss er schon tupfen. Ich musste auch fast spucken, ja. Boah. Naja, gut, Entschuldigung, mach's weiter. Ja, und das war vom Prinzip her war das so aufgezogen, dass die haben einen Metzger und einen Koch gehabt. Und der Metzger hat halt vorne, der hat halt die Sachen erklärt und halt irgendwie die einzelnen oder die verschiedenen. Erklär mir mal bitte noch erst nochmal, ihr kamt hin und wo war das und was war schon praktisch vom Schwein geschlachtet oder was war das also, Setup? Oder was hat noch gequiekt? Sein Tut das Ganze war beim Hermannsdorfer selber, Hermannsdorf 7 in Glonn. Und die haben da eine Handwerkstatt, heißt es, wo die halt, sag ich jetzt mal, diese ganzen Kurse geben. Und da gibt es zum einen gibt es da so Fleischzerteilkurse, dann gibt es in der Reihenkurs, nächstes Jahr machen die da so einen Wurstkurs und so weiter und so fort. Und du bist hingekommen und die hatten, da war eigentlich im Prinzip vorne auf so einem Tisch alles vorbereitet, die hatten so eine Wanne, da waren alle möglichen Innereien dort und dann hatten die so einen ganzen Schlag dort hängen, also was halt, sag ich mal, das Innere vom Tier ist einmal an der Luftröhre aufgehängt und da war halt alles, was halt unten noch so der Reihe nach kommt, war halt so dort gehängt. Auch noch Lunge und so. Testikel. Komplette Programm. Also Lunge, die waren nicht dort. Richtig, also, die waren nicht da. Nee, die ist haben sich, glaube ich, gespart. Also Lunge. Doch, ist schon in der, du glaubst gar nicht, was alles in der, also Ochsenschwanz ist zum Beispiel auch in der Reihe und Füße sind, also Füße waren jetzt auch nicht dort, aber Füße zählen auch zu den Innereien. Der Kopf war auch nicht das dort. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei der zum Beispiel auch zu den Innereien zählt. Schwanz und Füße hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das in der Reihe. Das zählt auch nach deutschem Lebensmittelrecht halt zu den Innereien, wo du dann andere Kühlketten, Temperaturen beachten musst und so weiter und so fort. Aber das hat eben da vorne dort gehängt. Von so einem, ich glaube, gestern war Freitag, also am Donnerstag haben die Schlachttag von einem Donnerstag geschlachteten Ochsen. Und dann. Ach, war Ochse, nicht Schwein? Nee, von einem Ochsen. Ah, genau. Okay. Die hatten dann auch einen Schweinekopf zum Beispiel da und die hatten auch nebendran in dieser Wanne dann vom Schwein innerein mit da und vom Lamm innerein diverse. Und erklärt hat er die Sachen im Großen und Ganzen halt immer an den Sachen, die er da dann quasi von dem Ochsenschlag da runtergeschnitten hat. Aber du hast halt zwischendrin dann auch vom, was weiß ich, Lammbries probieren können oder Lammleber hatten wir dann zwischendrin auch, wo du zum Probieren hattest. Und das ist halt, auf der einen Seite hattest du eben, also das war, sag ich mal, das Grundvoraussetzung. Und dann hatten die halt dahinter so eine kleine offene Küche mit dort und die hatten vorne den Metzger, der quasi, der das Ganze erklärt und die Sachen halt, wie sie geschnitten werden, was die Funktion ein Stück weit ist, was man vielleicht bei der Zubereitung so ein bisschen auch sich bedenken muss und so weiter und so fort. Und dann hatten die aber einen professionellen Koch eben hinten mit dabei, der die Sachen, die er vorne jetzt irgendwie gezeigt hat, so hinten dann für die 20 Teilnehmer, die wir waren, da auch wirklich immer teilweise auf die Schnelle irgendwie zubereitet hat, teilweise was halt irgendwie länger gedauert hat, waren ein paar Sachen waren vorbereitet, so dass du halt eigentlich kontinuierlich auch mit probieren konntest und essen konntest. Und das war sehr schön. Also wie viele Leute wart ihr? Es waren, wie gesagt, um die 20 Leute. Ich habe es nicht genau gezählt, aber irgendwer hat. Hast du das alleine gemacht oder bist du mit einem Freund hin oder so? Nee, ich bin im Endeffekt, ich habe ein bisschen rumgefragt, aber es wollte keiner mit. Ja, ich wollte ja mit, aber da war ja nichts. Ja, genau. Und da bei dir war schon ausverkauft oder ausgebucht. Und genau, im Endeffekt bin ich dann alleine hin. Und ich kann es eigentlich, also ich kann den Kurs natürlich speziell empfehlen, aber ich glaube vom grundsätzlichen Herangehen, auch was er jetzt für einen Eindruck vermittelt hat, vom Umgang mit dem Tier an sich, glaube ich, kann ich da, denke ich mal, sind die anderen Kurse, die anbieten, auch durchaus interessant. Aber nur damit ich das verstehe, also der Inhalt des Kurses war, man lernt praktisch, welche Innereien gibt es und wie werden die praktisch geschlachtet? Und dann, wie werden die zubereitet? Also ich habe dann hinten mitten in der Küche mit dem Koch gestanden, der hat erklärt, wie ich es zu machen habe. Also war es eher ein Kochkurs? Das ging parallel. Also der hat schon gesagt, wir machen jetzt damit dieses und jenes, das hat aber der Koch dann hinten separat gemacht. Und du hast aber in der Zwischenzeit einfach über die Funktionen der verschiedenen Organe, wie würde ich jetzt dieses, also keine Ahnung, einfaches Beispiel, zum Beispiel du hast bei der Zunge, du hast einen vorderen Teil von der Zunge und einen hinteren Teil von der Zunge und der vordere ist eher der magere und der hintere ist der etwas fettmarmorierte. Dann schneidest du den, da hat er zum Beispiel alles gezeigt, er hat den hinteren Teil so in dünne Scheiben aufgeschnitten und dann hast du dir die Marmorierung so anschauen können und hin und her und währenddessen hat aber der andere halt hinten der Koch in der Zwischenzeit halt diese marmorierten Sachen halt mal ganz kurz gebraten, dann ging das ja wieder rum, hat halt da jeder davon probieren dürfen. Mhm. Und das, jetzt weiß ich ja, du bist ja da relativ offen. Ich hätte das gerne mal gemacht, um mal so ein bisschen mich selbst zu testen, weil ich bei sowas, also ich bin kein Mädchen, ich esse schon fast alles und ich hätte mich da gerne mal selbst so ein bisschen getestet, wie weit ich da gehe. Hast du alles probiert? Also weil ich würde jetzt einschätzen, du probierst alles, ja? Also ich habe alles probiert, was die hatten, aber ich muss natürlich dazu sagen, die haben jetzt auch nichts gemacht vom, oder es gibt wahrscheinlich auch nur ganz wenig Sachen vom Tier, die ich jetzt noch nicht probiert hatte davor. Ach so, okay. Das war jetzt nicht das Problem. Aber es ist auf alle Fälle so, dass die keine Hoden, das ist doch irgendwie, das finde ich schon interessant. Hoden hat der Wassel doch letztens gegessen, haben wir doch. Ja, die waren gar nicht schlecht. Als wir beim Dings waren, bei Schneiderweiß zum Stammtisch. Mhm. Ich war also das Schlimmste, was ich jetzt im Braunauer habe. Hof war ich mal da, ja? Die haben auch immer Hoden auf der Karte. Also die haben das wirklich auf der Karte. Die sind aber auch nicht schlecht. Also was wirklich widerlich schmeckt, ist Kutteln, oder? Sowas. Nee, Kutteln gar nicht. Boah. Kutteln ist auch okay. Ist das Euter? Hat irgendwer dieses Euterschnitzel vom Slu? Euterschnitzel hat der Slu probiert. Leck mich im Arsch, wie alte Socken in Milch eingeweicht. Pfui. Teufel, das ist wirklich, das ist das Widerlichste vom ganzen Aber Milch, was ich alles probiert habe. Da muss ich kurz einhaken. Du musst mir jetzt schon mal erklären. Also Säuterschnitzel vom Slu, das war echt scheiße. Geht es da um so ein Männlichkeitsritual? Nee, gar nicht. Es geht eigentlich um ein ganzheitliches Verarbeiten. Ganzheitliches Verarbeiten. Das finde ich auch gut, das Nachhaltigkeitsprinzip. Verstehe ich, Siri. Siri versteht das nicht, ja. aber meinst, also warum sind Innereien so, wie sagt man, warum werden die so polarisiert wahrgenommen? Deiner Meinung nach? Das ist, ich glaube, das ist, mit Innereien das ist, ein kulturelles ist das. Ding, glaube ich. Ich glaube, mit Innereien ist es ein bisschen wie mit dem Tod. Also ohne da jetzt zu philosophisch zu werden, aber das ist nichts, womit sich jetzt irgendjemand aus Spaß und Freude irgendwie beschäftigen möchte, was du aber wahrscheinlich im Großen und Ganzen deswegen nicht wegkriegst. Und du hast einfach, ich glaube mittlerweile oder heutzutage in ganz weiten Bereichen, du hast einfach so eine Loslösung zwischen Fleisch und Tier erreicht, dass eigentlich alles, was dazwischen kommt, einfach de facto nicht mehr vorhanden ist. Und Innerei wäre sozusagen so ein Ding dazwischen, ja? Oder eine, ist es mehr? Eine Innerei ist einfach allein schon vom Aussehen her, von der Form, ist es mal de facto kein, sag ich jetzt mal, lebloses Formfleisch. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du natürlich bei den Innereien schon auch geschmacklich sehr intensiv bist. Und ich meine, dass man sich bei Innereien geschmacklich ein Stück weit sozialisieren muss. Also das ist, denke ich, ein Stück weit wie wenn du jetzt alten Käse nimmst oder extreme Bitterschokolade oder vielleicht auch so Craft Beer. Porter. Porter, ja. Wo du dich, du musst dich halt ein Stück weit bei Innereien halt rein essen. Hinarbeiten. Ja. Nein, aber das war der Grund bei mir. Ich hätte mich da gerne so ein bisschen überwunden. Und warum Überwindung? Weil du heutzutage, genau wie der Wassel sagst, eigentlich ja heutzutage eigentlich gar kein Verhältnis mehr von Fleisch zu Tier hast. So, und wir sind gewohnt, einfach nur das vom Fleisch oder vom Tier zu essen an Fleisch, was uns schmeckt oder was wir gut finden und was irgendwie. Warum soll ich was essen, was mir nicht schmeckt? Ja, weil du einfach sagst, das stirbt, ist ja der Punkt an der Sache. Ja, aber auch einfach der Punkt, das stirbt ein Tier. Und du schmeißt, sag ich mal, 50% von dem Tier schmeißt du weg. Naja, gut, aber ich meine, wir sind halt im Jahr 2016, da kann ich es mir halt aussuchen. Ja, aber das ist ja das aber, gut, der, aber es ist die, gut. Die Frage ist, du suchst dir etwas aus, wo ich jetzt mal bei dir vielleicht ein Stück weit behaupten möchte, wo du gar nicht weißt, was auf der anderen Seite auf dich wartet. Richtig, ja. Und von daher ist es eigentlich, also meines Erachtens relativ schade, wenn man immer also davon ausgeht, okay, das ist nichts für mich, obwohl ich es nie probiert habe. Jetzt pass auf, der Grund, warum ich das gar nicht probiere, ist, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Männlichkeitsritual, ja. Echt? Ja, so ich traue mich, keine Ahnung, Penis zu essen oder Hoden oder Ziegenhirn oder was weiß ich, ja, keine Ahnung. Und das ist einfach eine Sache, wo ich mir denke, aber wenn, also ist es jetzt lecker oder ist es nur ein Ritual, um seine Härte zu beweisen? Also ich glaube, der Der Einstieg kann schon da sehr ritualisiert sein. Das, denke ich, ist schon in irgendeiner Art und Weise möglich. Ich glaube, aber auf der anderen Seite gerade deswegen, weil da gestern zum Beispiel auch Männer, Frauen halb-halb war, kann da das nicht nur Männlichkeitsritual sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wenn du sag jetzt mal, dich von dieser Männlichkeitsstufe loslöst, dass es viele Sachen gibt, also zum Beispiel klassisches Beispiel, sag ich mal, ist jetzt zum Beispiel Hirn. Hirn ist jetzt eins dieser Sachen, wo ich sagen würde, nach deiner Definition ist das in diesem Männlichkeitsranking, wenn du zwischen Leber anfängst und bis Hirn und Hoden drauf gehst, ist das im definitiv ganz oberen oben. Bereich. Das ist so dieses, wo man so gefühlt, wo die Bevölkerung Ekel empfindet und wo du, sag ich mal, dieses Männlichkeitsritual mit dabei ist. Und wenn du über die Stufe hinausgehst, ist also Hirn mehr oder weniger fast meine Lieblingsinnerei, weil das ein ganz wunderbar samtweichen Geschmack hat, so leicht milchig von der Konsistenz her. Und ich bin persönlich komplett über dieses Männlichkeitsdings eigentlich hinaus. Okay, und du sagst, das sind sozusagen Geschmäcker, die man sonst nicht bekommt, aber die du irgendwie wertvoll findest, oder? Ich finde die Geschmäcker, den Geschmack wertvoll, wenn du das so definieren willst. Ich finde ihn auch einfach mal de facto was ganz anderes, als wie, es hat einfach vielerlei, davon hat einfach nichts mit Fleischgeschmack an sich zu tun. Also ja. Selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, als Vegetarier zum Beispiel, wenn ich Vegetarier bin, weil ich den Fleischgeschmack an sich nicht haben kann, dann könnte es, ich glaube nicht, dass es wirklich so ist, aber es könnte sein, dass mir manche Innereien schmecken, weil die einfach de facto überhaupt nicht nach Fleisch schmecken. Also Hirn oder Bries schmeckt zum Beispiel total milchig, bisschen eher so nach Ei von der Konsistenz her und so, durch den hohen Eiweißanteil. Bries ist nochmal was? Bries ist die, so eine Hirnanhangsdrüse. Nee, das ist die Wachstumsdrüse bei Kälbern und Ferkeln und Lämmern. Die bildet, das ist, damit können, also bei Ferkeln gar nicht, aber bei Lämmern und Kälbern, damit können die als reine Pflanzenfresser quasi tierisches Eiweiß von der Muttermilch quasi verarbeiten. Das, sobald die nicht mehr gestillt werden, bildet sich diese Thymusdrüse, also was das Bries ist, auch wieder zurück. Aber für mich ist halt der Punkt, also ich finde das, wie gesagt, also ich glaube auch, dass man da Geschmäcker erfahren kann, die man so nicht kennt. Mhm. Und das andere ist wirklich für mich dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Also ja. das ist für mich halt das Thema. Ja, also das Wichtigste dabei eigentlich. Guck dir das eigentlich an, wenn du unsere Küche vergleichst mit der asiatischen Küche. Wenn du in die asiatische Küche schaust, da reden wir ja nicht nur über Innereien, also was ist das, was die am meisten essen? Die essen ja gar nicht viel Rind, ja, die essen ja viel Huhn und viel Schwein, weil es einfach billig ist. So, und die essen vom Huhn halt alles, ja. Damit meine ich dann auch die Füße. So, ja, finde ich mega eklig, habe ich schon probiert. Das geht ist auch nicht, super glibrig. Geht echt nicht an mich, aber es ist halt einfach auch, wir sind halt einfach so verwöhnt, dass wir halt nur sagen, ja, also Hähnchen kommt bei uns als Hähnchenbrust an. Klar, du kannst es dir halt auch raussuchen heutzutage. Ja. Und dann sagst du halt, naja, mir schmeckt halt von diesem Riesenviech, schmeckt mir nur das Filet. Und deswegen muss dieses Riesenviech sterben. Ich schneide das kleine Filet raus und den Rest davon, den schmeiße ich auf die Tonne. So ein Ochse hat ungefähr 800 Kilo. Ja, für diesen 800 Kilo, das haben die genau mit diesem Filet, das haben die gestern auch als Beispiel gemacht, hast du ungefähr 6 Kilo Filet. Ja. Und das heißt, 794 Kilo ist Abfall, mehr oder weniger dann. Ne? Ja, wäre Abfall. Ja, genau. Ja. Selbst, ja wenn du jetzt, alle anderen Fleischsorten, Knochen etc. Da auch noch rausnimmst, bleiben dir immer noch ungefähr ein Viertel sowas bleibt dir ungefähr an Innereien übrig. Also so alles in allem wahrscheinlich um 200 die, Kilo. Ja, 200 Kilo ist vielleicht zu viel. Ja, da muss man sehen, das ganze Blut und so. Also der wiegt 800 Kilo vollgetankt, in Anführungszeichen. Ja. Dann wiegt der wahrscheinlich, wenn der mal ausgelaufen ist, irgendwie so bei 700 Kilo. Ja, also der, aber also ich meine, das ist ja, das ist trotzdem viel, ja. Viel, ja. Ich meine, das ist halt einfach viel, was ja auch wirklich Nahrungsmittel ist. Und ich stelle mir da mir persönlich schon öfter auch irgendwie selbst die Aufgabe zu sagen, nee, du kannst nicht einfach nur, du kannst nicht, also ich bin ja immer kritischer gegenüber mir selbst, manchmal denke ich mir so, eigentlich dürftest du gar kein Fleisch essen, wenn du nicht selbst in der Lage wärst, ein Tier auch selbst zu töten. Das würde ich, da hätte ich, das würde ich sofort machen, hätte ich überhaupt keine Angst. Ja, also nee, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ja, ja, da habe ich gar keine Angst vor. Ja, aber dann. Aber dann, dieses selektive Essen, ich ja, aber das ja gehört ja auch dazu. Das gehört ja auch dazu, dass du dann sagst, dieses ganze Tier ist wegen dir gestorben. Ja. Du kannst jetzt nicht nur sagen, naja, das schmeckt mir nicht, das will ich jetzt nicht. Es ist ja auch vollkommen. Eigentlich ist das alles Nahrungsmittel. Es ist ja auch an und für sich. Wenn du das als Nahrungsmittel ansiehst, dann hast du das auch genauso respektvoll zu behandeln. Also zum Beispiel meine Eltern, das finde ich sehr gut. Die machen das, ich weiß nicht, einmal oder zweimal im Jahr. Ich würde lügen, ja. Die kaufen gemeinsam mit noch, ich glaube, 4 oder 5 oder vielleicht auch noch mehr anderen Pärchen, kaufen die praktisch bei einem benachbarten Bauern eine Kuh. Mhm. So, und dann kriegt jedes Paar, oder ich weiß nicht, wie viel, wahrscheinlich ist es mehr, irgendwie 10 Paare oder sowas, weil wenn wir über 800 Kilo sprechen oder sowas, aber dann kriegt jedes Paar, kriegt dann nachher irgendwie so zwischen 25 und 40 Kilo Fleisch. So, dann ist dann dabei ein Stück vom Filet, da ist Steaks dabei, da ist aber auch halt das Zeug dabei, was, oder dann ist dann da ist der Tafelspitz dabei, dann ist ein Braten dabei, dann ist Gulasch dabei, dann ist ein Stück Ochsenschwanz dabei. Also einfach komplett, du kriegst halt einmal quer durch die Kuh, jetzt mal blöd gesagt, ja. Und das finde ich dann wieder konsequent, ja, dass man sagt, okay, hey, wir verarbeiten alles. Innereien sind da aber außen vor. Das ist aber halt es der ist Punkt. Ja, ja. Es ist ja auch unter gewissen Aspekten ist es ja auch vollkommen blödsinnig, diese Sachen zu ignorieren. Von allen Lebensmitteln, die du bei uns so käuflich erwerben kannst, hat zum Beispiel Schweineleber hat den höchsten Eisenanteil, und zwar ja, klar, mit Abstand den höchsten Eisenanteil, den du wirklich, also wenn du anämisch in irgendeiner Art und Weise bist, solltest du dir nach Möglichkeit da ordentlich Schweineleber reinpfeifen. Das ist ja oft das Interessante, weil die sind ja oft sehr, sehr fettarm, diese Innereien, und halt reich an Mineralien. Reich an Mineralien, reich an Eiweißen. Und das ist ja eigentlich auch das, was du ja gut aufschlüsselbar. Ja, ja. Und warum du ja das eigentlich auch siehst in eher so Naturvölkern, warum die anfangen erstmal den Innereien zu essen, ja, ja, und dann erst das ganze andere. Ja, die essen ja teilweise dann noch roh, dann fertig weg. Dann, weil die halt wissen, dass darin halt eigentlich die wirklichen Nährstoffe drin sind, und deswegen essen sie genau das. Ja. Und das ist schon, also da sieht man ja schon, dass das ein großes Spektrum an Nahrungsmitteln ist, das wir halt kulturell einfach komplett ignorieren, weil wir es halt können und weil wir es halt zu lernen. Und es ist auch gestern auf jeden Fall so, dass selbst, ich möchte behaupten, dass wenn da 20 Leute hingehen zu diesem Kurs, dann sind es 20 interessierte Leute. Ja. Und die da auch, sag ich jetzt mal, aktiv sich mit dem Thema vielleicht ein Stück weit befassen. Da ist ja keiner dort, weil er irgendwie zufällig das Auto verreckt ist. Ja. Und trotz allem ist es so, da hängt halt so eine quasi, so eine, das Gegenteil von ausgeweidet, also nur der Schlag eben von der Kuh hängt dort, und am Anfang sind trotzdem alle irgendwie ein bisschen zurückhaltend, schüchtern. Ja, das ist ja klar. Und nach 3 Stunden Kurs, da matscht jeder mit den Fingern durch die Innereien und Gegröße irgendwie durch, und wenn du das irgendwie wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise schaffst, die Innereien von dem sozialisierten Ekel loszulösen, dann erreichst du da wahrscheinlich auch wieder ein größeres Spektrum an Leuten. Aber dazu musst du halt irgendwie, sag ich jetzt mal, diesen Schritt irgendwie vollziehen. Ich weiß aber nicht, wie das gehen soll. Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber das ist halt schon viel kulturelles Ding. Weil ich weiß noch, ich habe ja in Baden-Württemberg studiert, und da gab es sogar im Supermarkt abgepackt Kutteln. Das findest du hier abgepackt eigentlich fast nirgendwo. Ja, Hähnchenmägen findest du zum Beispiel. Also das sind. Aber also, Kutteln, also bei mir Herzen. In der Gegend, bei mir, nee, Magen. Magen. Kutteln ist. Ja, nein, ich meine, man findet Herzen im Supermarkt. Ja, mehr Herzen findest du. Aber ich finde Kutte auch schwierig. Also bei uns, in allen Supermärkten in meiner Gegend findest du definitiv Kutte. Ja, aber es ist halt auch einfach keiner. Ja, das ist so einfach ist die Sache. Ja klar, aber da hast du es. Kroatien also, oder Italien findest du auch überall. Aber da findest du halt auch Pferdefleisch bei denen. Ja, klar. Bei uns findest du Pferdefleisch nirgendwo. Mhm. Nicht beim Metzger, beim normalen und nicht im Supermarkt. Ja, und ich glaube, wenn du zum normalen Metzger gehst, kriegst du Pferdefleisch zum Beispiel auch nicht auf Vorbestellung. Ja, aber das wird halt als Haustier angesehen. Du kannst hier auch kein Hundefleisch oder sowas anbieten. Das geht ja auch nicht. Ja, aber also es gibt ja trotzdem, es gibt ja auch in Deutschland Pferdemetzger. Pferdemetzger gibt es, ja. Das ist klar. Und Mettmann. Ja. Aber wie steht ihr eigentlich dazu? Ich meine, Pferd? Nein, Pferd nicht, sondern wirklich zu den unseren allgegenwärtigen normalen Haustieren. Also Hund essen. Jetzt nicht unbedingt auch essen, aber so generell, weil ich persönlich. Ich mag Hunde. Nein, aber. Du kannst bloß keinen ganzen auf einmal essen, oder? Ja, aber für mich persönlich ist jetzt ein Hund. Die Größe an. Ist ein Hund auch nicht anders wie jedes andere Lebewesen, oh, dass doch. Man, wenn man anfängt. Also für mich schon leider, ja. Also für mich überhaupt nicht. Ich habe mal gelesen, dass in Asien der Hund als warmes Lebensmittel gilt und dass die deswegen eigentlich, je heißer die Temperaturen sind, in vielen Bereichen auch gar keinen Hund mehr essen. Aber. Nein, aber so, ich meine. Ich glaube, da ist auch viel Gerücht mit dabei. Nein, aber so generell, Tier ist doch Tier. Also ich kann auch jetzt nicht sagen, naja, ein Schwein oder eine Kuh esse ich schon, aber ein Hund? Das kannst du schon sagen. Ja, klar, du kannst alles sagen, aber für mich ist es so allgegenwärtig, ja. so allgemein. Entweder ich esse Fleisch und dann ist es egal, was für ein Fleisch es ist. Es kann mir schmecken oder nicht. Richtig, genau. Es kann mir schmecken oder nicht. Aber es gibt. Aber ich würde da keinen Unterschied machen zu sagen, naja, das geht ja nicht, man kann ja keinen Hund essen. Naja, aber es gibt zum Beispiel Sachen wie Dachs zum Beispiel. Das ja, ich glaube, der schmeckt richtig beschissen. Egal wie, aber ja, ich mein, bei Dachs hast du einfach. Die Viecher an und was Dachs die so hast zu du, sich nehmen. Genau, Dachs hast du das Problem, dass die einfach nahezu zu 100% von Trichinen durchsetzt sind. Die Viecher sind halt einfach für den Menschen de facto. Nein, das ist ungenießbar. Die sind halt. Giftig. Ja, es ist nicht giftig, aber du aber hast. Das merkst halt, du sofort, dass das nicht gut schmeckt, das Viech. Roadkill. Ja, die machen halt, nein, mit diesen Trichinen, das sind halt. Roadkill ist aber eher der Kojote. Essen kannst du die wahrscheinlich trotzdem, aber. Meinst du, aber ich glaube, übermäßig glaub, der gesund halt ist das nicht? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der schmeckt nicht. Ein Schwein ist auch ein Aasfresser, also von daher, daran ja. kann es nicht liegen. Ja, aber vielleicht verarbeitet er das anders. Der Kai muss da jetzt mal hier die Stimme der Vernunft fallen lassen. Ja, aber ja, als Hundefreund. Also ich könnte keinen Hund essen. Also ich war früher dienstlich häufiger in Korea und in Korea ist Hund eine Delikatesse. Und das wollte mal ein Kunde mit mir machen und wir sind ja nur in die Nähe von diesem Laden gekommen. Und das, also wenn so Hund irgendwie gekocht wird, stinkt so dermaßen, es riecht so wie nasser Hund. Ja, aber das ist halt was widerlich. Anderes. Wenn es halt eklig riecht und wenn es also bei, eklig bei schmeckt. Bei Lamm sagt man das Hamid, aber was sagt man da bei das Hundelt. Nee, aber für mich macht das vollkommen einen Unterschied. Es gibt einen Haufen Viecher auf der Welt, ja. Es gibt aber Viecher, die schmecken scheiße. Und wenn Viech generell nicht scheiße schmeckt, dann isst man es halt nicht. Aber jetzt nur zu sagen, naja, ich esse schon Fleisch, aber das finde ich jetzt. Naja, nee, das finde ich so. Das findest du komisch. Das finde ich komisch, ja. Weil du zu Viechern nicht. Die Peruaner essen zum Beispiel entweder in großer hast Menge du halt eine Also entweder sagst du, ich mag generell keine Viecher fressen, weil es halt Viecher sind. Oder du sagst halt, na gut, Viecher fresse ich. Wenn mir eins nicht schmeckt, na gut, dann ist es halt so. Naja, aber es gibt doch schon Abstufungen. Nein, also, das nicht. Naja, bei dir vielleicht nicht, aber ich kann das schon nachvollziehen. Ich habe das jetzt auch nicht, ja. Ich würde auch Hund essen. Ohne Probleme. Wie haltet ihr es denn mit den Insekten? Habe ich schon ausgegessen. In so habe ich auch schon probiert, finde ich ehrlich gesagt. Ich habe schon Schlange gegessen. Finde ich einfach nicht lecker. Scheiß. Ja. Finde ich auch nicht gut. Also, ich verstehe das auch nicht, ja. Dieses ganze. Muss man hier irgendwie Krokodil und Strauß und so essen? Muss man nicht, also, wenn es da ist, ich find, schon. Ich meine, wenn du find, da lebst, könnte, zum Beispiel. Genau, ich finde, man in kann Australien das ohne Probleme lebst, dann isst du das natürlich, genau, ja. weil es halt da ist. Richtig. Aber hier muss ich das natürlich nicht essen. Hier, wir hatten jetzt diese Woche. Mittlerweile Straußfarmen, also. Ja, ja, klar. Genau. Ja, das ist was anderes, klar. Da kannst du natürlich schon. Kollegen von mir waren jetzt vergangene Woche. Aber Krokodile gibt es hier seit. In einem australischen Restaurant. Sehen. Welchem? Meistens. Und sag mir Namen und ich kann dir sagen, in welchem sie waren. Ich habe es mir nicht gemerkt, keine Ahnung. Aber die haben halt dann auch Krokodil und Strauß und Känguru und was ist ich gegessen, ja. Stellt sich aber raus. Schmeckt ein bisschen nach Eukalyptus. Gibt aber einen frischen Atem. Ja. Ich habe mir vor, zum Beispiel Koala-Bär, das wird keine Sau essen, ja. Natürlich. Nee, weil alle denken, oh, guck mal, das ist ein Koala-Bär. Ganz ehrlich, du musst sie halt vorm Grillen auf links wenden, dann bleiben die innen schön flauschig. Oder Pinguin. Stell dir vor, du würdest anbieten Pinguin. Hm. So, das ist überhaupt kein Problem. Das wird kein Schwein essen, ja. Sag, naja, aber mal lecker Pinguin essen. So feine Pinguinbrust, ne? Also ich kann verstehen, dass ich kann Leute das gewissen Tieren. Der Pinguin muss halt in Sashimi-Qualität sein. Dann verstehen kann ich das natürlich zu 100%. Vitello-Pinguin. Verstehen kann ich das zu 100%. Lisa sagt ja auch immer: Naja, also eigentlich müssten wir jetzt schon mal irgendwie. Also ich würde ja schon gern fleischlos leben. Weil wenn du. Also die findet halt Kühe süß teilweise, wenn die halt da so rumstehen und so schauen, das findet die halt niedlich. Ja, das ist, aber also, die schmecken halt auch gut. So. Das halte ich aber für Quatsch. Ich lasse da jedem seine Meinung, aber. Ist halt so. Deins hast du doch als positiv, bürgerliche Begriffe. Nee, also ich glaube, für mich persönlich, denn, dass der Strich an der Linie irgendwo ist, dass du schauen musst, dass die ein vernünftiges Leben halt einfach haben. Also, ja, ob aber das ist doch hier so ein linksversiffte. Nee, Meinung, ich meine. Ja. Es gibt halt. Du willst aber das Thema wechseln. Nein, aber da gehst du ja schon darüber hinaus und sagst halt, ich finde halt die Tiere irgendwie persönlich nett, wenn ich die da sehe und dann will ich nicht, dass sie sterben, weil ich sie essen will. Ja. Darum geht's. Und so sagt sie das halt auch oft. Also, um nochmal da in diesem Punkt ein Stück weit irgendwo mit einzuhaken. Es hatte da gestern jetzt auch die Möglichkeit bestanden, sein eigenes Tier mitzunehmen. Selbst mal einen Bolzenschuss zu setzen. Genau. Ja. Also nicht selber zu setzen, aber da dort bei der Schlachtung mit dabei zu sein. Nicht in der Gruppe von 20 Personen. Du musstest dich dann könntest dich anmelden oder wir hätten uns dann anmelden können oder müssten jetzt einfach bloß Bescheid sagen. Das wäre dann eine Kleingruppe von, ich sage jetzt mal, 3 bis 4 Leuten. Da kommst du dann ins Ganzkörperkondom rein und dann kommst du dann mit ins Schlachthaus und dann bist du da halt beim Schlachten auch dabei. Ist das wie in der Büffel-Universität hoffentlich nie? Hast du es gemacht? Nee. Nein, das wäre gestern. So, der kleine Timmy. Aber ich überlege, ob ich das mache. Ich bin jetzt halt da wieder an einem Punkt, wo du wahrscheinlich mit dem Kurs von gestern gewesen wärst, an diesem Ding, wie weit kann ich selber für mich persönlich gehen? Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich für mich selber auch immer mehr das Bedürfnis oder das Gefühl, dass ich irgendwie sage, eigentlich müsste ich diesen letzten Schritt gehen, um was genau zu erreichen. Um für mich selbst, sag ich jetzt mal, die Legitimation, Fleisch zu essen, zu erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auch das im Endeffekt verändert. Warum? Was bringt, also, was ist sozusagen dieser Schritt, was löst der in dir aus an Legitimationsgrund? Das verstehe ich nicht. Also, ich habe kein Problem damit, einen Apfel vom Baum zu hauen. Und deswegen werde ich auch immer Apfel essen können. Das muss ich mir auch nicht selbst. Also du hast sozusagen die imaginäre Regel, du musst selber in der Lage sein können, ich muss nicht selber in der Lage sein können, den zum Bolzenschuss zu setzen. Dafür gibt es Profis, die das tun. Aber ich muss auf der anderen Seite, ich muss es vielleicht in meinem Gefühl nach, ich muss es aushalten können. Also nicht den Bolzenschuss selber, sondern das dabei zu sein. Warum? Weil ich das Gefühl, also ich habe für mich selber das Gefühl, ich outsource diesen Prozess des Tötens und die Verantwortung des Tötens an jemand anders, müsste aber selbst die Verantwortung eigentlich ein Stück weit übernehmen. Aber das machst du doch in, doch, ja, find, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft bei allen Sachen. Nein, ich finde ja, das Thema sehr interessant, weil das betrifft mich jetzt oft sehr oft mit dem Jakob, weil der fragt mich jetzt immer nach, wenn das Hühnchen auf dem Tisch liegt, fragt er, war das mal ein Huhn? Wenn ich jetzt da reinbeiß, tut es dem dann weh? Der stellt mir ständig solche Fragen. Ja. Ja, und ich finde das schon wichtig irgendwie. Du kannst es natürlich jetzt total kindlich erklären und so, dass es ihm total alles wurscht ist, aber irgendwie mache ich mir da ja selber auch Gedanken über dieses ganze Thema. Und insofern frage ich mich da schon, was man da macht. Früher, als ihr Kinder wart, also der Jens war. Ich habe mir da, glaube ich, solche Gedanken nicht. Ja, Jens ist ja, hat ja Großeltern, die auch einen Bauernhof hatten. Ihr nicht, oder? Also ich weiß zum Beispiel, mein Vater hat früher Hasen gezüchtet. Mhm. Deutsche Riesen. Und mein Bruder und ich, wir sind mit denen an Ostern immer. Ich habe auch einen deutschen Riesen. Einen deutschen Riemen hast du. Das sind tatsächlich Riesen. Das sind richtig, echt Riesen. Aber nicht so hart. Werden die 20 Kilo schwer oder? Ja, so, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist Riesenrammler, ja. Das ist eine ganze Sau, Mann. Ja. Und mein Bruder und ich, wir sind damit praktisch, wenn die Junge hatten, haben wir mit denen, das war immer so um Ostern rum, haben wir mit denen gespielt. Das war ja total süß, so mit so Häschen. Und die wurden dann aber geschlachtet und die gab es dann zu Weihnachten auch zum Essen, ja. Und ich weiß noch, also ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, das ist so ein bisschen Kindheit, ja. Also mein Vater hat die nicht geschlachtet. Der hatte einen Bekannten, der war Jäger und ausgebildeter Metzger, der hat immer die getötet und geschlachtet. Und ich meine, dass ich damals mal auch dabei gewesen wäre. Ich kann es aber nicht mehr, ist ja so Kindheit, hast ja nur so trübe Erinnerungen dran. Und irgendwie so, deshalb, ich kann das schon nachvollziehen, was der Wastel sagt, dass man halt irgendwie sagt, okay, irgendwie so, man muss schon mal sehen, ja, kannst du das ab? Und ich würde klar, also ich würde behaupten, ja, ich könnte das ab, ja. Also, ist jetzt bei mir 30 Jahre her, dass ich das jetzt, und das war nur ein Hase, ja, oder Hasen, aber ich glaube, ich würde das auch mal gerne wieder austesten, wie ich darauf reagiere. Also ich glaube, rückblickend, wenn ich es jetzt getan hätte und dann mit 3 Monaten Abstand, würde es wahrscheinlich auch nicht komisch sein. Ja. Aber die Frage ist für mich schon ein Stück weit, ob es in dem Moment, also ich würde auch gerne meine eigene Empfindung da irgendwie ein Stück weit ziehen. Ich gucke gerade einen deutschen Riesen an. Das sind richtige Oschis, ja. Und das sind richtige Ossi da hinten. Nee, das ist Hessen-Waldeck-Hessen. Also. Das ist ja fast ein Ossi. Ja, bitte, jetzt machen wir einen Punkt. Ja, also, Entschuldigung. Jetzt, du musst dein Mikro in die Hand nehmen, sonst hört man dich nicht. Ich vergaß. Jetzt ist ja Dieter Thomas Kuhn heute. Mhm. Ossi. Entschuldige bitte, ich wollte dich. Ganz und gar nicht. Ja, also. Also dir wäre es, also um die Sache umzukehren, dir wäre es einfach auch de facto nicht wichtig. Ich finde es eigenartig, wie mir ist es fremd, wie ihr diese Tiere mit Bedeutung aufladet. Ja? Das ist nur Fleisch. Nein, versteh mich nicht falsch. Ich bin schon der Meinung, dass so Viecher ordentlich behandelt werden sollen. So. Aber ich verstehe nicht, warum man, also ich verstehe die Verbindung nicht zwischen, ich muss es selber getötet haben, um mich hinterher gut zu fühlen, um es essen zu dürfen. Nee, das ist. Oder ich muss es irgendwie in seiner Konsequenz spüren oder nachvollziehen können, um es essen zu dürfen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen fremd, aber deswegen frage ich ja. Ja? Ich finde es jetzt nicht schlimm, sondern ich verstehe es nur einfach nicht. Ja, ich weiß halt immer nicht, würdest du Fleisch essen, wenn es nicht im Supermarkt genauso rumliegen würde. Für mich ist das überhaupt keine Frage. Natürlich würde ich das essen. Ich habe auch schon gesehen, wie Schweine geschlachtet werden. Aber darum geht's. Und das gehört. Und übrigens, das Hören ist viel schlimmer als das Sehen. Ja, das denke ich mir. Ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich, weißt du, ich war irgendwie 6 oder 7 Jahre alt, als ich aber zum ersten Mal Gedanken, erlebt habe. Du hast doch genau gesagt, du bist dann damit aufgewachsen. Tier dafür stirbt, dass du es hinterher isst. Aber das genau. Ist halt du hast auch den gleichen genauso, Punkt oder? Mit den, aber mit da diesen bist du einer auf der den Zigarettenschachteln. Wo du aktiv damit konfrontiert wirst, was passiert, wenn du das tust. was passiert mit dem Schwein, wenn ich Schwein esse? Was passiert mit den indischen Kindern, wenn ich billige Kickhosen trage? Die meisten Leute stellen sich halt diese Fragen nicht. Und die meisten Leute ja, aber deswegen habe ich wollen halt gar nicht dieses, ja, deswegen habe ich halt gerade das Gefühl, dass man das nur aus so einem moralethischen Überlegenheitsüberlegungen machen möchte. Nein, es geht da nicht um die eigene Überlegenheit, sondern es geht um die Überlegenheit des Menschen gegenüber des Tieres, weil man das ja als Zuchtvieh verwendet. Ja, aber die ist doch gegeben, oder nicht? Ja, aber das heißt nicht, dass sie das so ich will wie nicht sagen, dass sie, man so das machen sie, muss. So wie ja? sie gegeben ist, heißt das ja nicht, dass es gut ist und dass man nein, das nein, genauso nein, für ja, genau. die nein. nächsten 1000 Jahre weiterhin richtig, genau. genauso weiterführen sollte. Verstehe ich voll. Deswegen genau, ja. mehr Aufklärung darüber. Ja, volle Zustimmung. Zum Beispiel, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, unsere Oma-Generation, da gab es nicht jeden Tag Fleisch zum Fressen, ja, ja, klar. weil es teuer war. Ja. Heutzutage gibt es jeden Tag Fleisch zum Fressen, weil du es halt beim Penny für den deutlich günstigeren Preis kaufen kannst, als es eigentlich wert wäre. Hier vorher, der vegetarische Döner kostet 1 Euro mehr als der normale Döner. Ernsthaft? Ernsthaft. Hast du einen vegetarischen Döner? Was ist denn der vegetarische Döner? Ja, das ist der mit Seitan? Nee, ohne Fleisch. Da ist halt dann Schafskäse und was weiß ich, mehr Schafskäse bei uns jetzt und Oliven macht, drin. Bei uns macht jetzt tatsächlich ein vegetarischer Dönerladen ums Eck auf. Mhm. Da gibt es ja einen Seitan-Döner. Ja, ich bin schon total heiß drauf. Also von Seitan halte ich persönlich gar nichts. Das echt nicht? Nee, ich habe das ein paar Mal probiert bei meinem Schwager. Das ist so mehr oder weniger... Ich kann es gar nicht sagen, irgendwie so ein gummiartiger, geschmackloser Mist. Null, überhaupt nicht. Also, dann hast du. Bastel, du musst es ganz scharf anbraten. Das muss richtig knackig sein. Ich habe es nicht getötet, also werde ich es nicht anbraten. Gut, okay. Gut. Ja, gut. Ich habe es verstanden. Nein, also, um Gottes Willen, ich verweigere mich nicht grundsätzlich gegen vegetarische Produkte. Ja, ja aber bin, es hat dir nicht dem, geschmeckt. Ich bin dem vollkommen fern. Ich fand es nicht spannend. Ob ich es spannend finde oder nicht, also keine Ahnung, ich finde Pfannkuchen jetzt auch nicht übermäßig spannend, aber wenn Nutella drauf kommt, wiederum nee, dann, ja, dann schmeckt dann es noch weniger, aber so noch weniger. Aber Seitan, das war für mich noch nicht mal Trägermasse, das war eigentlich bloß der Leim zwischen der Trägermasse und dem eigentlichen Ding. Nee, also wir essen hin und wieder so Seitan gestänzeltes mit so einer Paprikasahnesoße. Also um ehrlich zu sein, ich halte das für einen ziemlich guten. Sag's Bescheid, ich komme vorbei. Fleischersatz. Ich lass mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Cool. Also, ich habe einfach keine guten Erfahrungen damit gemacht. Fertig. Okay. Liebe Leute. Der Jens will Schluss machen. Ich würde jetzt tatsächlich dicht machen, auch wenn wir nicht einen einzigen von diesen 5 Punkten abgeschlossen doch, haben. Doch, einen. Doch, mach mal einen welchen denn? Mach mal einen Haken ja, bei Hermannsdorfer. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sitzen hier beim Joe im Büro und der hat einen Flipchart hier rumstehen, da haben wir im Vorhinein uns so Themensammlung. Mach mal einen Haken dran, komm Joe. Ja, mach mal einen Haken dran, Joe. Oh, das ist ja anstrengend hier auch noch. Ja, aber jetzt müssen wir noch, übernehmen wir die Sachen fürs nächste Mal oder machen wir einen neuen Sicherlich Flipchart? Nicht. Weil also ich werde definitiv noch über die soziologische Deutung des Kampfes der Mehrheitsgesellschaft gegen die neuen Rechten lesen und das auch weiter verfeinern in meinem Kopf, sodass ich oder nicht. Sehr viel schlanker darüber berichten. Vor allem in Anbetracht der Frauenbewegung in Afrika unter Zuhilfenahme des ersten Buch Mose, oder? Die Fortentwicklung der Missionarsstellung im Faschismus genau. unter Castro. Penis. Nee, Quatsch, das war gar nicht Faschismus. Wie ist nochmal der Spanische? Was ist der Spanische? Mein Fehler, ja. Diktator, das? Ja. Bis in die 70er hinein? Ja, Franco, danke. Castro, Franco. Das ist ein Frankismus. Das ist das Gleiche. Ja gut, aber wir haben ja gesprochen und hatten Themen. Ja, passt schon. Obwohl sie nicht hier standen, oder richtig. Nicht? Was lernen wir da draus? Die besten Podcasts ergeben sich immer aus der Spontanität. Noch wissen wir es nicht, ob es der Spontanität beste ist. Will wohl überlegt sein. Aber es ist ein Stammtisch und es wird gesprochen. Was hast du vorhin mit der Polemik nochmal geschrieben? Hm. Paloma. Nur wenn ich betrunken bin, das bin ich aber jetzt nicht. A la Paloma. La Paloma Blanca. Ja gut, machen wir den Deckel drauf, bevor wir uns hier nur blamieren. Vielen Dank für das haben wir euer Kommen. Schon längst nach 31 Folgen. Ich glaube, da kann man niemanden mehr überraschen. Also. Ja, vielleicht ja, dann vielleicht machen wir noch eine dieses Jahr, oder? Ja, auf jeden Fall. Was haben wir jetzt? Auf jeden Fall. Kurz, wir haben nur noch zwei Monate frei. Ja, der Dezember ist ja immer schwierig. Wir müssen ja den Jahresrückblick eigentlich machen. Das haben wir ja schon gesehen. Dezember ist immer schwierig. Eigentlich müssen wir den Jahresrückblick machen. Eigentlich müssen wir mal einen Jahresrückblick mal im März oder so machen. Ja, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal einen Jahresrückblick gemacht. Im März machst du einen Quartalsbericht. Wann haben wir das gemacht? Am 31. mittags oder am 30. oder am 1. abends? Am 1.1.2015 haben wir den Jahresrückblick 2014 gemacht. Stimmt, das weiß ich noch. Da habe ich gesagt, da habe ich Gehzeit. Ja. Mit der Caro zusammen. Hatte ich auch wirklich. Also fände ich gut, wenn wir dies Jahr auch so machen. Das war unsere erste Frau als Gast an diesem Männerstammtisch. Das war die einzige auch. Es war nicht die erste, es war die einzigste, würde ich eher sagen. Ja. Aber es sind hier noch nicht aller Tage Abend. Ja, wir haben ja noch ein paar Frauen in petto, ja. Wenn mal unsere Töchter so weit sind. Ja. Ich sehe jetzt keine. Ich sehe jetzt keine. Wir hätten mal hier die heute Nacht neben dir liegt, die Haushaltshilfe hier mal fragen sollen, was sie von Innereien hält. Naja. Da hätten wir aber Checkrabbits, Slims. Hätten wir fragen können. Dings vom Swing Contest aufmachen müssen. Ja, okay. Gut. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.